Herzlich willkommen zu Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Omega Tau ist zu Hause unter omegataupodcast.net. Dort finden sich auch alle anderen Episoden und diverse Wege, uns zu erreichen. Hallo zusammen, herzlich willkommen mal wieder zu einer deutschen Ausgabe von Omega Tau. In dieser Ausgabe haben wir ein Thema aufgegriffen, das schon mehrmals, ja mehr oder weniger zwischen den Zeilen oder den Schallwellen zur Sprache kam. Wir haben ja schon öfters Episoden gemacht, wo numerische Mathematik eine Rolle gespielt hat, bei Klimasimulation, bei Aerodynamik, bei Bauingenieurwesen und so weiter. Statik und Baustatik ist die Episode, glaube ich. Und in dieser Episode haben wir uns mit dem Thema nochmal ein bisschen systematischer beschäftigt. Wir, ist in diesem Fall tatsächlich wörtlich zu nehmen, Nora und ich haben die Episode gemeinsam aufgenommen. Und unser Gast ist Hermann Matthies, der sich jetzt wie üblich gleich selbst vorstellt. Ja, mein Name ist Hermann Matthies. Ich habe in Berlin, an der TU Berlin, Mathematik studiert und Informatik und Physik. Aber nur den Abschluss in Mathematik gemacht, weil die Promotion in Mathematik dazwischen kam sozusagen. Ich habe dann nach dem Diplom an der TU Berlin am MIT in den USA meine Promotion in Mathematik gemacht. Und ich hatte, muss ich sagen, nach dieser Zeit eigentlich genug vom akademischen Leben und wollte in der Industrie arbeiten und bin in die Industrie gegangen. Habe 17 Jahre lang in einer großen Ingenieursfirma gearbeitet. Muss ich sagen, bin ich eigentlich zum Ingenieur geworden, habe da in der Forschung gearbeitet, in der Entwicklung von Algorithmen und Rechenverfahren unter anderem. Und bin 1995 auf die Stelle des Institutsleiters, des Instituts für wissenschaftliches Rechnen an der TU Braunschweig berufen worden. Mhm. Und dort bin ich seitdem, habe es von 1996 bis 2006 auch das Unirechenzentrum der TU Braunschweig geleitet. Und was ist das Institut für wissenschaftliches Rechnen? Ja, vielleicht erstmal sollte man vielleicht den Begriff wissenschaftliches Rechnen erklären. Ja, gerne. Da gibt sich ja sofort die Frage, jedenfalls haben sich schon viele gefragt, ob es auch unwissenschaftliches Rechnen gäbe. Und so ist es natürlich nicht zu verstehen, sondern die Idee ist natürlich, dass das Rechnen in der Wissenschaft damit gemeint ist. Und zwar das Hochleistungsrechnen, das sich eben, wie soll ich sagen, zu einer eigenen Disziplin herausgebildet hat. Es ist natürlich schon seit den Anfängen der Wissenschaft gerechnet worden. Aber man musste so sehen, dass typische Standbeine der Naturwissenschaften und der Ingenieurwissenschaften sind ja einmal die Theorie und das Experiment. Und dass eigentlich in jüngerer Zeit ein drittes Standbein dazugekommen ist. Und das ist das Experiment im Computer sozusagen. Mhm. Oder das numerische Experiment. Und wie dieses gemacht wird sozusagen, damit beschäftigt sich das wissenschaftliche Rechnen. Und insofern hat auch das wissenschaftliche Rechnen, wenn man möchte, drei Standbeine. Und das ist einmal die Mathematik und insbesondere die Numerik und Approximationstheorie und so weiter. Auf der anderen Seite die Informatik, nämlich die Algorithmen und Hochleistungsrechner, Architekturen und so weiter. Und zum Dritten eben die jeweilige Anwendung, um die es da geht. Und wenn Sie sich das so vorstellt wie drei Scheinwerfer sozusagen, die vielleicht in unterschiedliche Sachen ausleuchten, dann ist das wissenschaftliche Rechnen da halt in der Gegend, wo alle drei hinleuchten. Und der Fokus jetzt von einzelnen Vorhaben oder Projekten oder sowas, die im wissenschaftlichen Rechnen durchgeführt werden, wird in dem Bild jetzt, also in diesem Teil, wo alle drei hinleuchten zu sehen sind, ist aber manchmal ein bisschen mehr in die eine oder in die andere Richtung. Das kann also mehr in die Richtung Algorithmen und Verfahren gehen oder mehr in die Richtung Numerik und Theorie oder Entwicklung von Rechenverfahren oder mehr in die Richtung der eigentlichen Anwendung. Das hängt jetzt von dem speziellen Projekt ab. Mhm. Das heißt also, wenn man so an Systeme denkt wie Maple oder Mathematica, die ja analytisch mathematische Probleme lösen können, im Gegensatz zu dem numerischen, das Sie erwähnt haben. Wäre das Teil des Gebiets oder wäre das eher... Ich würde das als Teil des Gebiets sehen, ja. Obwohl der Hauptfokus natürlich auf dem numerischen Rechnen liegt, ja. Das ist jedenfalls meine Sichtweise, ja, dass es Teil des Gebietes ist, weil die Sachen, die Frage des analytischen Rechnens, numerischen Rechnens, geht eben ineinander über auch. Ja, also wenn man kann, rechnet man natürlich nicht analytisch. Und erst wenn das nicht mehr geht, versucht man das dann numerisch zu machen. Mhm. Ja. Eine Frage bezüglich der Tätigkeiten des Instituts so in Richtung Hochleistungsrechner. Sie machen aber keine Rechnerentwicklung. Nein, wir beschäftigen uns nicht mit der Entwicklung neuer Rechnerarchitekturen. Wir versuchen nur die da sind, sozusagen möglichst effektiv zu nutzen. Ich muss ja auch sagen, dass die Entwicklung neuer Rechner, also vielleicht sollte ich mal so sagen, die Arbeit des Instituts für wissenschaftliches Rechnen ist, wenn man das grob sagen möchte, vielleicht, dass man versucht, das, was nicht rechenbar ist, rechenbar zu machen, sozusagen. Mhm. Indem man versucht, also aus mathematischen Modellen, wo eben vielleicht noch gar nicht abzusehen ist, wie man es vielleicht rechnen könnte, erstmal versucht, überhaupt ein Verfahren zu kriegen, wie es numerisch zu rechnen wäre. Denn versucht, Algorithmen zu finden, wie dieses Rechenverfahren denn nun auch algorithmisch umzusetzen wäre. So, und wenn wir es erstmal rechnen können, dann versuchen wir es auch, das schneller zu machen und möglichst effizient zu rechnen. Mhm. Das ist der letzte Schritt ungefähr dabei. Und dann geht es natürlich auch darauf, wie gut das auf welcher Rechenarchitektur ist. Vielleicht kurz zu Rechenarchitekturen. Es ist ja auch so, dass also die Entwicklung zumindest in den letzten Jahren ja auch gar nicht irgendwie gesteuert wird von irgendeinem Plan, wie man die Rechner entwickeln möchte. Sehen Sie zum Beispiel die neueste Mode beim Hochleistungsrechnen sind die sogenannten GPUs, grafische Prozessoren. Mhm. Und warum rechnen wir auf grafischen Prozessoren? Die sind einfach billig geworden, die grafischen Prozessoren, durch Computerspiele. Ja. Spielen so viele Leute Computerspiele, wo Grafikkarten benutzt werden. Und dadurch sind Hochleistungsgrafikprozessoren so günstig geworden, so dass man jetzt Grafikprozessoren ohne überhaupt Grafikkarten ohne Grafikausgang benutzt und auf denen wird gerechnet. Und das ist eine Entwicklung, naja, die hat eben vor 10 Jahren noch gar keiner vorhersehen können. Nicht? Und plötzlich werden Algorithmen für solche Computer entwickelt. Und die haben natürlich auch die Eigenschaft, dass sie aufgrund der Art der Berechnungen, die man in Grafik typischerweise macht, auch von der Architektur hoch parallel sind und sich damit natürlich auch eignen für sowas. Ne? Ja, hoch parallel, aber auch nur gewisse Arten von Berechnungen gut machen können nicht. Also das ist eben nicht nur eine CPU, die besonders schnell ist, sondern eine ganz besondere Art von Verarbeitungseinheit. So dass also jetzt versucht wird, Algorithmen daraufhin sozusagen zu trimmen, dass sie jetzt darauf besonders gut laufen. Und wenn Sie sich die Geschichte des Hochleistungsrechnens angucken, dann ist es halt eben so die ganze Zeit über gewesen, dass man versucht, den Algorithmus denn so umzuformulieren, dass er auf einer bestimmten Architektur sehr gut läuft. Es fing an eigentlich mit Pipelines in Rechnern, wo eine gewisse Vektorisierung, wenn Sie so wollen, möglich sein würde. Das nächste waren wirklich richtige Vektorrechner. Gleichzeitig kamen Parallelrechner auf. Und dann gibt es eben also verschiedenste Varianten, wie die Parallelrechner. Die nimmt man ja nur, weil ein Einzelner nicht schnell genug ist. Ja. Es ist ja einfach eben so, dass also idealerweise hätte man nur einen Rechner und der wäre schnell genug und das wäre das eigentlich. Und das ist aber nicht der Fall. Und deswegen muss die Arbeit aufgeteilt werden. Und dieses zusätzliche Management des Aufteilens ist natürlich zusätzliche Arbeit. Und die würde man nicht unnötigerweise machen, wenn es nicht also sein müsste, um die Rechnung schneller hinzukriegen. Ja. Und es ist eben unterschiedlich, ob es ein Rechner ist mit verteiltem Speicher, mit gemeinsamem Speicher und so weiter. Jeweils sehen die Algorithmen unterschiedlich aus. Wie die miteinander gekoppelt sind, hat sich auch geändert über die verschiedenen Jahre. Also dass Sachen, die im Vordergrund früher mal standen, zum Beispiel, dass sie möglichst wenig miteinander kommunizieren, zum Teil nicht mehr ganz so wichtig ist und so weiter. Also da hat sich verschiebt sich je nach Zeitperiode, wo man hinguckt beim wissenschaftlichen Rechnen. Und man versucht auch andererseits wiederum, das möglichst gut voneinander zu isolieren, sozusagen. Also die Frage, wie bestimmte Grundoperationen denn auf der speziellen Rechnerarchitektur ausgeführt werden, sozusagen, unter der überliegende Algorithmus. Das versucht man schon möglichst gut voneinander zu trennen. Das geht natürlich nicht ideal, aber dieses Kapseln ist ein Prinzip einfach, um die Komplexität der ganzen Aufgabe beherrschbar zu machen. Mhm. Vielleicht gucken wir uns erstmal noch ein bisschen genauer an, welche Aufgaben es denn so gibt. Ja, gerne. Wie bekommen Sie denn überhaupt die Probleme, die Sie so anschauen? Ist das immer so, dass da im Prinzip irgendwie ein Physiker oder ein Ingenieur kommt und sagt, hier, ich möchte dieses und jenes berechnen. Wie könnte man das machen? oder gibt es da sozusagen auf so einer Metaebene bekannte Probleme, die man in einer etwas theoretischeren Art und Weise anguckt und schon kennt und daran dann erstmal forscht? Ja, ich glaube, es ist, würde man schon sagen, dass auf einer Metaebene gibt es eine gewisse Klasse von Problemen, wo sich jetzt vielleicht eine gewisse Gruppe mit beschäftigt. Mhm. Und das macht vielleicht bei anderen Instituten für wissenschaftliches Rechnen eine andere Gruppe sein. Bei uns sind es also die gekoppelten Probleme. Vor allem, ich werde gleich erklären, was das ist. Mhm. Und in letzter Zeit sehr stark auch stochastische Probleme. Und vielleicht kurz zu gekoppelten Problemen. Die treten eigentlich auch auf in diesem Wunsch, Komplexität beherrschbar zu machen, also Komplexität der Formulierung der Aufgabe. Das muss man sehen vor dem Hintergrund, dass es eben halt verschiedene Disziplinen gibt, dass gewisse Verfahren und Algorithmen schon in Software vorhanden sind und dass man damit vielleicht versuchen kann, eine gewisse Modularisierung zu erreichen. Ich nehme vielleicht einmal ein Beispiel, zum Beispiel Berechnung einer Offshore-Windkraftanlage. Mhm. Das ist eine Dissertation bei unserem Institut gewesen und auch davor eine, die sich überhaupt mit Windkraftanlagen beschäftigt hat. So, da sind jetzt also sehr viele Disziplinen aneinander beteiligt. Ich zähle nur einfach mal auf, da ist die Aerodynamik, da ist die Strukturdynamik der meistens aus faserverstärkten Kunststoffen gefertigten Blätter. Rotorblätter dieser Windkraftanlage, da ist der ganze Maschinenbau des Getriebes, der Generator, die Regelung dieser ganzen Stromerzeugungsvorrichtungen. Dann ist da der Turm. Der Turm steht auf irgendeinem Gestell oder selbst im Wasser. Dann ist da die ganze Hydrodynamik. Dann steht der Turm oder das Gestell, worauf er steht, unten auf dem Seeboden oder ist in den Seeboden eingerammt. Dann kommt also die Bodenmechanik dazu und die Interaktion. Und alle diese Sachen wirken halt zusammen sozusagen. Ja. Und weil sie von verschiedenen Disziplinen abgedeckt werden, gibt es auch jetzt eben unterschiedlich und häufig gibt es eben schon Software, die Teile davon löst. Was man jetzt möchte, häufig, ist eben, dass man darauf aufbauen kann, dass man also nicht bei jeder solcher Aufgabe immer wieder von Adam und Eva anfängt. Es ist ja auch eben so, dass es unterschiedliche Spezialisten sind. Der eine ist eben Spezialist für Hydromechanik und der andere für Aerodynamik, der andere für verstärkte Kunststoffe und so weiter. Und das Wissen, es ist ja häufig, das Wissen dieser Gruppen ist letzten Endes auch vielleicht in Software und Verfahren sozusagen dargestellt für andere. Und die möchte man wie größere Bausteine eben zusammensetzen, um daraus noch was Größeres zu machen, eben die Simulation einer Offshore-Windkraftanlage. Und so ist zum Beispiel eben diese Simulation der Offshore-Windkraftanlage ist die Kopplung von in der Größenordnung 12 bis 15 unterschiedlichen Programmen gewesen. Ah, das heißt, wenn Sie von gekoppelten Systemen reden, dann meinen Sie nicht das, was man oft als komplexe Systeme ja auch bezeichnet, also sprich ein System mit 450.000 verbundenen und interagierenden Partikeln oder so? Nein, das kriegen Sie sowieso eben durch Betrachtung Systeme, die also partielle Differentialgleichung genau oder sowas, wenn die diskretisiert werden. Da können Sie halt so viel Gleichung erzeugen, wie Sie wollen, so ungefähr, dass der Rechner gerade erlaubt. Und das wird typischerweise auch gemacht. Und die sind eben alle miteinander gekoppelt, aber darum geht es nicht. Okay. Also die Kopplung ist zu sehen als eine Kopplung von Disziplinen. Vielleicht. Okay. Mhm. Ja. Und das ist also ein Punkt, womit wir uns stark beschäftigt haben, weil es also eben sehr großes Interesse ist, eben sowohl in der Wissenschaft als auch in der Industrie, eben solche Probleme, wo mehrere Sachen miteinander auftreten und die wirklich eben gekoppelt sind, also die Kopplung nur in einer Richtung haben, dann kann sich das sozusagen, können Sie das nacheinander berechnen, nicht? Also nehme ich mal an, bei der Windkraftanlage zu bleiben, da ist es nicht möglich. Aber wenn es möglich wäre, Sie könnten vielleicht erstmal die Aerodynamik berechnen. Und wenn Sie die berechnet haben, dann können Sie Lasten auf die Windkraftanlage berechnen. Und wenn Sie die berechnet haben, dann können Sie durchrechnen, wie der Turm sich verformt. Und dann können Sie vielleicht die Lasten aus Wellen berechnen und so weiter. Das alles aufaddieren, denn dazu tun und sowas. So geht es aber eben nicht, weil sie sich gegenseitig beeinflussen. Nicht eben dadurch, dass da eine Windkraftanlage ist, wird die Windströmung beeinflusst. Und so die beiden Sachen sind eben nicht voneinander zu trennen. Ja. Und so bleibt es eben auch mit den Wellen und dem Boden und so weiter. Ja, also die beiden Sachen wechselwirken, müssen also gleichzeitig betrachtet werden. Und es gibt eben viele Sachen, wo solches auftritt. Und da möchte man natürlich auf das Vorwissen und die Vorerfahrung und eben auch auf Software, die es schon gibt, zurückgreifen können. Und dadurch entsteht so ein gekoppeltes Problem. Problem. Okay, also das wäre jetzt auch meine nächste Frage. Auf welcher Ebene findet denn diese Kopplung statt? Habe ich einfach bekannte Differentialgleichungen, die einmal die Aerodynamik und einmal die Bodenverhältnisse irgendwie beschreiben und ich versuche dann schon auf Differentialgleichungsebene die Systeme zu koppeln und dann eine gemeinsame Lösung zu finden? Oder diskretisiere ich diese Differentialgleichung erst und koppele dann die Gleichungssysteme, die dadurch entstehen? Oder ist es so, dass vielleicht der Ingenieur, der irgendwie die aerodynamischen Verhältnisse berechnet, irgendein spezielles Programm schon auf seinem Rechner laufen hat, wo er schon irgendwelche Sachen beschrieben hat in einem bestimmten Format oder einer bestimmten Programmiersprache, und der Bodeningenieur hat halt ein anderes Programm und will das eigentlich auch weiter benutzen, und man überlegt jetzt, wie man diese beiden Programme auf Anwenderebene zusammenbringt. Wo findet das statt, diese Kopplung? Ja, eigentlich alle auf allen diesen Ebenen, die Sie gesagt haben. Also was man letzten Endes natürlich möchte, ist das Letzte, was Sie gesagt haben. Man möchte die Software, die schon da ist, und eben auch unabhängig davon, welcher Programmiersprache sie geschrieben werden sollen sind und so weiter, miteinander verbinden eigentlich. Weil da steckt ja, wenn Sie so wollen, die distillierte Erfahrung dieses Fachgebietes drin. Also eben, wie sind die mathematischen Modelle, sagen wir mal jetzt als partielle Differentialgleichungen, zu formulieren? Welche sind geeignete Diskretisierungsverfahren dafür? Welche Algorithmen sind gut dafür, um diese Diskretisierungsverfahren, die da entstehenden Gleichungssysteme zu lösen? Das steckt letzten Endes, und wie läuft das gut auf irgendwelchen Hochleistungsrechnerarchitekturen und so weiter? Alles steckt destilliert letzten Endes in dem Softwareprodukt drin. Sie müssen sehen, es ist irgendein Stück Software, was, sagen wir mal, jetzt die Aerodynamik um ein Flugzeug berechnet, da stecken ja wirklich hunderte von Mannjahren an Arbeit drin, sozusagen. Mhm. Und die möchte man eben weiter benutzen, und deswegen möchte man das eben koppeln. Und wir versuchen eben auch die Kopplung so zu machen, dass die eigentliche Software, die dieses distillierte Wissen enthält, mehr oder weniger unverändert bleibt. Hm. Und nur so, wenn Sie sich so vorstellen, softwaremäßig eine Kapsel darum gelegt wird, die die richtigen Stecker hat sozusagen, so dass sie das mit einer entsprechenden richtigen die richtige Buchse hat, so dass sie mit dem richtigen Stecker das mit einer anderen Buchse an einem anderen Programm, das genauso gekapselt worden ist, verbinden können. Ich rede jetzt von Software, und dass die darüber kommunizieren, über dieses Interface, was da gebaut wird, und dass dadurch die Kopplung stattfindet. Mhm. Jetzt nennen es im Programm, aber es findet die Kopplung auch statt. Eben auf diesen anderen Ebenen. Also ich gehe jetzt mal ganz zurück an den Anfang in der Formulierung, um das Problem zu analysieren, natürlich, wie es funktionieren wird, wenn man das gekoppelt hat. Also Geschichte ist natürlich, dass man einfach versucht hat, welche Sachen zu koppeln. Das ist ganz klar, ohne groß zurückzugehen, aber dann hat sich gezeigt, gewisse Kopplungen funktionieren und andere funktionieren nicht und so weiter. Also das muss auch theoretisch untersucht werden. Und da untersuchen Sie es eben auf der Ebene der Modelle für die einzelnen Gebiete, also auf der Ebene der Differentialgleichung. Untersucht, wie sieht das gekoppelte System aus. Das Gleiche geht dann weiter, wenn Sie Algorithmen haben, die müssen häufig ineinander greifen. Wie sieht der Gesamtalgorithmus aus, wenn sie ineinander greifen? Die beiden Sachen, die kommen jetzt sozusagen zusammen mit dem, wie müssen die Algorithmen, die Programme miteinander gekoppelt werden. Das wirkt alles miteinander zusammen. Jedes Mal kommt diese Kopplung, die zusätzlich betrachtet worden ist, mit hinein. Das bedeutet sozusagen, im ersten Schritt müssen Sie erstmal gucken, sind die, wenn ich so will, mathematischen Verfahren der beiden zu koppelnden Disziplinen überhaupt konzeptionell kompatibel? Also zum Beispiel, sind die tatsächlich alle numerisch iterativ, basierend auf Differentialgleichungen? Und dann stellt sich. Das muss sein, aber Sie müssen natürlich einen Rahmen finden, in dem Sie das alles gemeinsam beschreiben können, sozusagen. Okay. Also der erste wird wirklich sein, bevor irgendwelche Algorithmen da sind. Also die Frage ist sozusagen, auf welcher. Also wenn man mal kurz von der technischen Fragestellung, wie die Software tatsächlich kommuniziert, absieht. Was ist sozusagen die mathematische, der kleinste gemeinsame Nenner? Ist es einfach irgendwie, wir haben n Iterationen? Nein, geht viel weiter zurück sozusagen. Es geht auf das mathematische Modell zurück. Also nehmen wir mal die Fluid-Struktur-Wechselwirkung. Also ein sehr viel untersuchtes, gekoppeltes Problem. Ja. Sie haben eben Differentialgleichungen, die Bewegung des Fluids beschreiben, typischerweise in den Navier-Stokes-Gleichungen. Ja. Und Sie haben andere Gleichungen, die, sagen wir mal, die Bewegung einer Struktur beschreiben. Also irgendwelche Gleichungen, die Elastizitätsproblem lösen, Navier-Gleichungen oder sowas. Und auf dieser Ebene versuchen Sie das erstmal zu koppeln, eben dass zum Beispiel da, wo Fluid und Struktur aneinander stoßen, an der Grenzfläche, da müssen eben die Kräfte und die Bewegungen gleich sein, typischerweise. Ja, so, und das ist die Kopplung zwischen diesen beiden Sachen. Das versuchen Sie erstmal theoretisch zu formulieren auf der Ebene dieser Differentialgleichung, bevor überhaupt eine Diskretisierung oder Algorithmus dasteht. Okay. Und jetzt ist typischerweise in dem Stück Software, was Sie haben, ist natürlich irgendeine Diskretisierung verwendet worden. In dem einen diese, in dem anderen diese. Jetzt muss man sich überlegen, wie man diese Kopplung, die Sie erstmal formuliert haben auf der Differentialgleichungsebene, jetzt so weiter formuliert, dass Sie diese beiden verschiedenartigen häufigen Diskretisierungen für die, nehmen wir mal an, das Fluid ist mit finiten Volumenverfahren diskretisiert worden und die Struktur mit finiten Elementen, das wäre zum Beispiel ein häufig aufgetretener Fall. Jetzt müssen Sie sich überlegen, wie Sie die beiden miteinander auf dieser diskreten Ebene koppeln können. Denn im nächsten Schritt sind typischerweise die Gleichungen, die da entstehen, in jedem dieser Fachgebiete iterativ zu lösen. Ja. Sie haben aber jetzt ein großes gekoppeltes Gleichungssystem, wo Sie Löser haben für Teile davon. Und dann geht es darum, können Sie jetzt also eine Gesamtiteration bauen, wo Sie typischerweise die teiliterativen Löser wieder miteinander verwenden wollen. Also Sie müssen einen neuen Löser bauen, der das Gesamtgleichungssystem löst, der hoffentlich diese Teillöser verwenden kann, zu einem großen Gesamtlöser, die zusammenbauen kann. Das ist jetzt die Frage, wie der Algorithmus da gemacht wird. Und denn, wenn das alles steht, dann geht es darum, wie die miteinander kommunizieren. Ja. Also es findet wirklich auf allen Ebenen statt, dass man sich diese Kopplung ansehen muss, sonst funktioniert es einfach nicht. Also naiv gedacht, wenn ich wieder ein numerisches iteratives System mir vorstelle, dann bedeutet das ja, dass in jeder Iteration eine oder natürlich viele Variablen mit einem neuen Wert versehen werden, eine bestimmte Kraft und so weiter. Genau. Und wenn ich jetzt mehrere solche Systeme habe, dann muss ich mir das eben so vorstellen, dass der eine Teillöser in der Iteration I jetzt zum Beispiel eine Kraft F berechnet, die dann der andere Teillöser in der Iteration I plus 1 als Input für seine nächste Gleichung verwendet. Genau. Okay. So, das wäre sozusagen die einfachste Art und Weise, wie man sich das vorstellen kann. Das wäre mathematisch gesprochen sozusagen sowas wie ein Block-Gauß-Seidel, nicht-lineares Block-Gauß-Seidel-Verfahren sozusagen. Wenn Sie das sagen. Da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drauf eingehen, auf die verschiedenen Verfahren. Also, aber jetzt eben auf dieser großen gekoppelten Ebene sozusagen. Die einzelnen Löser können wieder vielleicht was anderes sein sozusagen. Ja, klar, genau, ja. Nur eine Iteration von diesem Löser sozusagen, ja. Okay. So, jetzt kann man natürlich das, was Gauss-Seidel ist nicht unbedingt immer das schnellste Verfahren sozusagen, aber es ist erstmal das einfachste und auf das man erstmal zuerst kommt, so wie Sie eben das formuliert haben. Jetzt kann man sich überlegen, gibt es da zum Beispiel schnellere und so weiter. Das ist jetzt auf dieser gekoppelten Ebene Überlegung sozusagen, wie benutze ich das da, ja. Wo aber jetzt der kleine Block, mit dem ich mich beschäftige, sozusagen nicht die Lösung einer einzelnen Gleichung ist, wie es typischerweise ist beim Gauss-Seidel-Verfahren, sondern eines ganzen Blocks Gleichung, der einem gesamten Problem entspricht, der gesamten Aerodynamik oder sowas. Ja. Auf was ich raus wollte, ist Folgendes. Sie wollen ja die einzelnen Softwarepakete, die die einzelnen Teile lösen, idealerweise als Blackbox wiederverwenden und nicht irgendwie auseinanderbauen. Ja. Und wenn man das tatsächlich so machen kann, wie ich es gerade sozusagen mir gedacht habe, dann ist sozusagen die Schnittstelle der beiden Systeme einfach der Austausch dieser Daten. Richtig. Und das ist ja relativ einfach jetzt aus Sicht einer Schnittstelle softwaretechnischen Problematik. Ja, ganz so einfach ist es wiederum nicht, weil sich natürlich eben das auf unterschiedlichen Diskretisierungen und in unterschiedlichen Verfahren der Diskretisierung da vorliegt, auf unterschiedlichen Gittern, auch wenn es das gleiche Verfahren ist und so weiter. Also das muss miteinander kommuniziert werden. Eine Möglichkeit ist, mathematisch gesehen, das mit Lagrange-Multiplikatoren zu machen, die also mathematisch gesehen diese Informationsübertragung, sagen wir, von einem Gitter mit einem Verfahren auf ein Gitter mit einem anderen Verfahren übertragen, die Information. Also eben, es ist nicht ganz so einfach, aber im einfachsten Fall könnte man sich das vorstellen, angenommen die Verfahren und die Gitter stimmen überein, dann könnte man das wirklich Punkt für Punkt sozusagen versuchen so zu übertragen. Okay, wenn die Gitter nicht übereinstimmen, dann müssen Sie quasi sagen, hier das eine Gitter hat sozusagen für eine bestimmte, in Anführungszeichen, Gitterfläche oder einen Gitterpunkt einen Wert berechnet, aber auf der anderen Seite wird mit einer anderen Gitterstruktur auflösen. Aber jetzt muss man das irgendwie mappen oder interpolieren oder irgend sowas. Genau, okay. Und ja, aber bei diesem Übertragen müssen wir dann häufig irgendwelche physikalischen Bedingungen wieder eingehalten werden. Zum Beispiel, dass jetzt, wenn wir von Kräften sprechen, dass keine Kraft verloren geht, dass keine Energie erzeugt wird oder weggenommen wird und so weiter. Ja, weil sonst führen sie zusätzliche Instabilitäten oder Dämpfungen und so weiter ein. Ja. Okay, das heißt aber, das bedeutet für Ihre Arbeit, dass Sie eigentlich auf all diesen verschiedenen Ebenen, wo diese Kopplung stattfindet, das entsprechende Know-how haben müssen, weil es ja, also man könnte ja sagen, um jetzt zum Beispiel zwei Systeme zu koppeln, muss man den kleinsten gemeinsamen Nenner von diesen beiden Problemen finden. Aber da läuft man ja wahrscheinlich relativ schnell Gefahr, dass der kleinste gemeinsame Nenner relativ klein ist und man das irgendwie ausweiten will. Ja, ich würde vielleicht nicht vom kleinsten gemeinsamen Nenner sprechen, weil das ist ja nicht irgendwie ein Gegeneinander oder irgendwie sowas jetzt, wenn man das so sagen möchte, wo man vielleicht vom kleinsten gemeinsam, sondern die sollen ja miteinander arbeiten sozusagen. Also man muss sehen, was ist das gemeinsame Ziel? Und das muss man schon verstehen, das ist eben auf der Ebene der Modelle sozusagen. Mhm. Sie haben ein Modell für eines und Sie haben ein Modell für das andere und jetzt müssen Sie ein Modell für das Gesamte erstmal machen. Und das ist typischerweise eben auf der Ebene, wo Sie Differentialgleichungen hinschreiben. Noch gar kein Verfahren und kein Algorithmus und nichts dabei steht. Und da muss das eigentlich erstmal klar sein, was das ist, was Sie formulieren sollen, dass es auch Sinn macht, wie Sie das da formulieren. Erst dann machen die anderen Schritte Sinn eigentlich. Sie haben vorhin von dem Problem mit den Gitterpunkten zum Beispiel gesprochen. Wenn Sie jetzt eben eine Software haben, die kann nur Gitterpunkte in einem bestimmten Raster berechnen und eine andere Software, die kann dazu versetzte, also asynchrone Gitterpunkte berechnen, dann haben Sie ja unter Umständen nur wenige Gitterpunkte, die übereinstimmen, die Sie dann für beide Systeme verwenden können. Das heißt, da müssen Sie ja dann schon irgendwie drüber nachdenken, ob man da nicht irgendwie ein anderes Raster gehen könnte oder sowas. Also ich wollte nur sagen, es ist auf all diesen Ebenen nötig, darüber zu denken, wie die Kopplung funktioniert. Das ist jetzt Ihre Frage. Aber der erste ist immer, oder der ursprüngliche sozusagen, wie ist es auf der Ebene der Modelle, dann kommt der nächste Schritt. Jetzt haben wir aber bei dem einen dieses Verfahren benutzt, zum Beispiel, um diskrete Gleichungen zu erzeugen, bei dem anderen diese. Was heißt das? Ja. Die Kopplung denn aus? Dann können wir sagen, und das eine löst das aber so und das andere löst das aber so. Wie lösen wir jetzt das Gemeinsame und haben nur Löser für die einzelnen Teile? Und dann kommt eben diese Frage eben auch, das eine hat eben so eine Gitterstimme eben typischerweise nicht überein, weil völlig verschiedene Anforderungen da sind, warum das Gitter da fein oder grob ist, häufig. Und dann müssen Sie sich überlegen, wie soll das jetzt passieren, dass diese Gitter, die überhaupt nicht miteinander passen, doch miteinander kommunizieren können. Also wie Ihr Kollege eben sagte, es ist entweder durch Interpolation, das hat man als erstes probiert, hat sich aber gezeigt, dass das da schwierig wird, eben diese zusätzlichen Nebenbedingungen, von denen ich gesprochen habe, dass zum Beispiel eben keine Energie dazukommt oder verloren geht, einzuhalten. Das typischerweise mit Projektion und über Lagrange-Multiplikatoren formuliert wird, die Kopplung. Das sind also, wenn Sie so wollen, neue Stücke Software, die da gemacht werden, die genau diese Kopplung eben darstellen. Ja. Ja. Sie haben jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal den Begriff Lagrange-Multiplikator erwähnt. Sie sollten vielleicht kurz sagen, auch wenn die Gefahr besteht, dass Sie es nicht verstehen. Wenn Sie aber zwei Bedingungen miteinander verbinden wollen, sozusagen, denn das geht eben, wie der Name schon sagt, auf Lagrange zurück, der das in der Mechanik eingeführt hat. Wenn Sie ein mechanisches System haben und sich das vorstellen, sagen wir mal, eine Achterbahn, dann gehorcht die eben den Newtonschen Gleichungen, wie sie beschleunigt wird und wie Kräfte auf sie wirken und so weiter. Sie soll jetzt aber, die Achterbahn soll natürlich auf der Schiene fahren und das ist eben eine Nebenbedingung. Ja, und also Sie führen jetzt ein, dieses System soll sich, stellen Sie sich die Achterbahn als Massenpunkt vor, meinetwegen, um das möglichst einfach zu machen. Oder sagen wir mal eine Perle, die auf einer Schnur rutscht. Das wäre ein anderes Beispiel. Die Perle soll halt auf dieser Schnur sein. Und das ist eine Nebenbedingung, die eingeführt wird. Physikalisch gesehen gibt es zusätzliche Kräfte, die eben halt auf die Perle wirken oder auf die Achterbahn. Nämlich die Spur oder die Schnur oder die Schiene auf die Achterbahn ausübt, so dass sie da drauf bleibt. Und das sind mathematisch gesehen Lagrange-Multiplikatoren sozusagen. Das kann man eben ganz allgemein formulieren, wenn Sie solche eine Nebenbedingung haben wollen, dass Sie zusätzliche Variable einführen, die diese Nebenbedingung erzwingen sozusagen. Und physikalisch gesehen, wären das Kräfte, zusätzliche Kräfte, die Sie dadurch in Ihre Rechnung einführen, ja. Okay. Es sind genau solche Bedingungen, die wir ja haben, nämlich sagen wir mal bei Flut und Struktur, die Verformung der Struktur und die Verformung des Fluids sind da, wo sie aufeinander treffen, eben gleich. Ja. Genauso eine Nebenbedingung. Ja. Ja. Ich würde ganz gerne sowieso noch ein bisschen mehr auf die mathematischen Grundlagen eingehen, weil ich finde, so als Laie ist man immer relativ schnell irgendwie dabei zu sagen, ah ja, hier haben wir irgendwie ein thermodynamisches Problem. Ja klar, das löst man mit finite Elemente-Methode, ohne eigentlich genau so zu wissen, was da dahinter steckt. Deswegen würde ich gerne vielleicht noch mal ein bisschen mehr an der Basis fragen. Ja, gerne. Zuallererst mal, die Probleme, die Sie betrachten, sind wahrscheinlich zum größten Teil physikalische Fragestellungen, die sich mit Differentialgleichungen beschreiben lassen. Ja, ist das schon das ganze Gebiet? Oder, was sind Differentialgleichungen nochmal für unsere Hörer wie mich, die das seit langer Zeit nicht mehr mussten? Also es geht ja darum zu beschreiben, wie sich jetzt eben typischerweise irgendeine physikalische Gegebenheit verhält, und in der Physik sind typischerweise grundlegende Aussagen sogenannte Erhaltungssätze, wie zum Beispiel Energieerhaltung, Impulserhaltung, Drehimpulserhaltung und so weiter, die man eben weiß, wenn Sie sozusagen physikalische Gesetze, Energieerhaltung ist das erste Gesetz der Thermodynamik zum Beispiel. So, die lassen sich jetzt mathematisch formulieren. Wenn ich also einen räumlich verteilten Körper habe, was heißt das, dass die Energie erhalten bleibt sozusagen? Das heißt da eben zum Beispiel, wenn ich mir einen beliebigen Teil rausschneide, dass das, was da reinfließt, rausfließt aus Energie und da drin erzeugt wird oder vernichtet wird oder verbraucht wird für irgendwas anderes, dem entzogen wird, dem Teil, den ich betrachte, wenn Sie mal so wollen, oder abgestrahlt wird, dass die Summe aller dieser Sachen null sein muss. Mhm. Das mathematisch formuliert ergibt halt eine Differentialgleichung. Ja, da kommen die eigentlich her, wenn Sie so wollen. Weil es gibt diesen räumlichen Teil der Differentialgleichung, wenn Sie so wollen, weil das eben, wie sich, nehmen wir jetzt mal Wärme, wie sie sich im Raum verteilt, dadurch beschrieben wird sozusagen. Ja, also die Teil der Energieerhaltung. Jetzt kommt noch eben ein Teil dazu, der, wenn wir bei dem einfachen Beispiel der Wärmeleitung bleiben, wir wissen ja eben, dass nicht alle Körper gleich die Wärme leiten, da sind irgendwie Unterschiede da, was ich eben aber gesagt habe, ist noch völlig unabhängig davon, was für Material das ist. Jetzt kommt eben das da rein, kommt jetzt noch irgendwie ein Wärmeleitungsgesetz da rein, der sagt, also wenn die Temperaturunterschiede so und so sind, dann ist so und so ein Energiefluss da. Mhm. Das sind typischerweise irgendwelche Materialgesetze, die genau das sagen. Dann kann eben auch Energiefluss dadurch stattfinden. Wenn Sie sich Kaffee vorstellen oder irgendwie sowas, ja, und jetzt gießen da ein bisschen mehr heißes Wasser rein. Wenn Sie es ganz vorsichtig machen, dann ist eben an einer Stelle die Flüssigkeit heißer und woanders ist sie ein bisschen kühler. Dann können Sie es einmal durch Diffusion woanders hinkommen, die Wärme, oder eben dadurch, dass Sie rühren, ja. Ja. Und die beiden Sachen können Sie eben auch in der Differentialgleichung betrachten, und es gibt verschiedene Terme. Also da kommen die Differentialgleichungen her. Und dann gibt es zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem physikalischen Beispiel bleiben, den zeitlichen Aspekt, das ja eben das, was den Zustand des Systems beschreibt, sagen wir jetzt mal in diesem Fall die Temperatur, sich zeitlich entwickelt. Mhm. Und so eine zeitliche Entwicklung, eine Evolution, ist typischerweise eben eine Differentialgleichung in der Zeit noch dazu. Denn. Und mathematisch gesehen, was man eben so aus der Schule erinnert, ist die Eigenschaft einer Differentialgleichung, dass die eben nicht nur eine Größe enthält, also eine Variable, sondern auch die Ableitung dieser Variable, entweder zum Beispiel nach dem Ort oder nach der Zeit, je nachdem. Ja, das ist ja eben genau das. Bleiben wir mal zum Beispiel bei der Zeit. Es ist ja eben, wir wollen beschreiben, wie sich das entwickelt, das System. Das heißt, wie ändert sich das von einem Zeitpunkt zum anderen? Und das ist genau die Ableitung. Mhm. Und jetzt kriegen Sie eben eine Gleichung raus, wie die Ableitung vom Zustand abhängt. Mhm. Zum Beispiel, wenn die Temperaturunterschiede sehr und sehr groß sind, dann ändern sich die Temperatur so und so, und wenn sie kleiner sind, ändern sie sich so und so. Und das formuliert ist eben eine Differentialgleichung. Und in Ihren Systemen, wenn ich das richtig rausgehört habe, ist es üblich, dass Sie da durchaus Änderungen in verschiedener Richtung haben, also sprich über die Zeit, über den Raum, und das quasi dann alles in einem großen Differentialgleichungssystem. Richtig. Und das ist das mathematische Modell, was sozusagen dabei entsteht. Dann steht die Differentialgleichung da. Das ist das mathematische Modell, von dem man dann überzeugt ist, dass es das Phänomen, was man beschreiben möchte, auch gut genug beschreibt. Mhm. Okay, und das haben wir jetzt, beschreibt das System in kontinuierlicher Form. Richtig. Und jetzt haben wir eben den Punkt, dass wir das mit einem Rechner lösen wollen oder auch mit einem iterativen Verfahren. Dass wir das eben nicht mit Mathematiker oder sowas analytisch lösen können, in vielen Fällen. So, und dann, also wenn man es analytisch lösen kann, dann wird man das natürlich machen. Ja. Und es gibt nichts Besseres, als das zu tun sozusagen. So, aber in vielen Fällen kann man das eben nicht. So, jetzt muss man versuchen, das also irgendwie anders zu approximieren. Und beschreibt ja eine Differentialgleichung eben, was sich auf unendlich vielen Punkten in der Zeit und im Raum passiert. Das ist nicht im Rechner abzubilden, da können wir nur mit endlich vielen Quantitäten rechnen. Wir müssen aus diesen unendlich vielen Punkten, Zeitpunkten, Raumpunkten, endlich viele machen. Das sind eben typischerweise Diskretisierungsverfahren und die Schlagworte sind da finite Differenzen, finite Elemente, finite Volumen und so weiter. Das sind also gewisse Verfahren wie die Differentialgleichung, in ein System von algebraischen Gleichungen sozusagen überführt wird. Okay, das heißt, man legt da schon sozusagen ein Gitter über die Zeit oder über den Raum oder wie auch immer und sagt, okay, ich habe jetzt diesen zeitlichen Abstand und in diesen Zeitschritten möchte ich mein Ergebnis berechnen. Genau. Und das führt dann dazu, dass in den Gleichungen keine Ableitungen mehr vorkommen, sondern... Ja, dann treten vielleicht nur noch Ableitungen auf. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel, ich sage... Also entweder kann ich die Ableitung, also die einfachste Art und Weise, durch finite Differenzen ersetzen, denn die Ableitung ist ja letzten Endes ein Grenzwert von solchen Differenzenquotienten, den ich einfach nicht durchführe, sondern nur klein mache. Ja. Und das ist eine die einfachste Art der Approximation. Die wird aber, muss man sagen, vielleicht was räumliche Diskretisierungen angeht, heute nicht mehr verwendet oder nicht mehr viel verwendet. So finite Elemente, finite Volumenverfahren beruhen auf anderen Grundüberlegungen. Finite Volumen eben darauf, dass diese Erhaltungssätze eben auch für kleine Volumina, aber nur für ganz bestimmte, die ich jetzt betrachten werde, sagen wir mal kleine Klötze, gelten muss. Mhm. Wenn man das hinschreibt, diese Erhaltungssätze, dann kommt man auf sogenannte finite Volumenverfahren. Finite Elemente-Verfahren sind auch die finite Volumenverfahren sozusagen eine Unterklasse von sogenannten Galerkin-Verfahren, wo man sagt, wir nehmen an, dass die räumliche Veränderung der Größe, die wir untersuchen wollen, ja nur aus einem gewissen Zahl von bestimmten räumlichen Funktionen bestehen kann. Und die kann ich dann einfach ableiten sozusagen. Ja. Ich muss es nochmal kurz verstehen. Ja. Eine Differentialgleichung ist klar. Ich habe auf der linken Seite die Masse und auf der rechten Seite die Änderung der Masse, zum Beispiel. Masse ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber gut. Ja, das ist die Massenerhaltung, genau. Genau. Wenn ich jetzt eben diskretisiere, dann habe ich nur noch die Masse, aber dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Richtig, an diskreten Zeitpunkten und eben auch örtlich diskretisiert. Ja gut, okay. Aber also ich habe sozusagen die örtliche Massenveränderung. Das kann jetzt nicht mehr jede beliebige Funktion des Ortes sein, sondern also eine Linearkombination von mir vorgegebenen Funktionen, die möglichst viel Variabilität haben, aber eben nicht unendlich viel. Ja. Das heißt, nach der Diskretisierung, nur dass ich das nochmal genau verstehe, besteht das Ergebnis nur noch aus der Größe zu ihren verschiedenen Zeitpunkten oder aus algebraischen Funktionen, die die Änderung der Größe im Rahmen einer Zeitdelta hat? Okay. Es kommt darauf an, wie die Diskretisierung gemacht worden ist. Aber also, sie besteht jedenfalls nochmal so aus, letzten Endes aus algebraischen Gleichungen, aus denen Sie denn wieder rekonstruieren können, wie die Größe zu verschiedenen Zeitpunkten und an verschiedenen Stellen räumlich gesehen sein sollte. Aus denen, macht die Diskretisierung Annahmen, Näherungen jenseits der Tatsache? Jede Diskretisierung macht Näherungen. Das ist immer eine Approximation, die Sie da machen, von der Sie eben hoffen, dass Sie den Fehler, den Sie dabei machen, so klein machen können, dass er kleiner ist als das, was Sie eigentlich untersuchen wollen. Ja. Und das kommt durch diese Gitterbildung. Weil richtig, Und was diese Gleichungen dann, die algebraischen Gleichungen machen, ist eben das Verhalten von einem Gitter zum Zeitpunkt X oder im Raum auf den nächsten. Genau, zum anderen zu beschreiben. Ja, so kann man es im einfachsten Fall sehen, genau. Diese Approximation, findet die auch statt, wenn ich da wiederum den Grenzwert gegen Null gehen lasse? Oder sind meine diskretisierten Gleichungen, wenn ich da das Gitter unendlich klein mache, komme ich dann wieder zu der exakten Gleichung? Ja, genau. Also das ist die Grundvoraussetzung, dass wenn Sie es unendlich klein machen könnten, geht natürlich auf dem realen Rechner nicht. dass denn wieder das rauskommt, was sie ursprünglich haben wollen. Okay. Okay, das heißt. Also das ist die Grundbedingung, sonst taucht das Verfahren überhaupt nicht. Sie können es wegwerfen. Und dieses. Also sonst haben Sie ja keine, ich sehen Sie, wenn ich was ausrechne und Sie sagen, naja, ist denn das genau genug? Wenn ich weiß, das ist, was Sie eben sagten, das ist, nennt man Konvergenz sozusagen. Wenn ich weiß, dass das Verfahren konvergiert, dann weiß ich, naja, wenn ich jetzt alles nur halb so groß mache, die Güterabstände, dann wird das besser. Mhm. Dann kann ich Ihnen das zeigen. Aber wenn das Verfahren nicht konvergiert, dann sagt das gar nichts, was ich denn mache. Mhm. Und zeigen Sie das in Anführungszeichen nur, indem Sie experimentell sondern das wird dann bewiesen. Das wird theoretisch bewiesen. Okay, genau. Okay, I get it. Okay. Mhm. Also das ist die Frage jetzt, was wir jetzt eben besprochen haben, das ist eigentlich die Fragen der numerischen Mathematik sozusagen, ja. Mhm. Also was für ein Diskretisierungsverfahren nehme ich, ist das konvergent letzten Endes und so weiter, andere Verfahren sind überhaupt nicht gut und dann ist, wie gut konvergiert das sozusagen. Also wie klein muss man in der Numerik tatsächlich werden, damit eine bestimmte erwartete Genauigkeit entsteht? Ja, und dann geht es eben so, das lässt sich das theoretisch vorweg sagen, eigentlich nur sagen, mit ungefähr, also theoretisch mit welcher Geschwindigkeit wird es konvergieren. Diese Geschwindigkeit enthält aber typischerweise Faktoren, die nicht berechenbar, praktisch nicht berechenbar sind. Was bedeutet das? Man dann versucht hinterher, nachdem man eine Berechnung gemacht hat, mit dem Ergebnis den Fehler zu schätzen. Und da, wo es nicht genau genug ist, sozusagen, das geht dazu verfeinern. Da, wo es fein genug ist, das vielleicht zu vergröbern, damit weniger Rechenaufwand entsteht zum Beispiel. Also das sind alles Fragen der numerischen Mathematik sozusagen, um solche Fehlerschätzer, Verfahren, wie schnell was konvergiert und so weiter, diese Fragen zu beantworten. Was bedeutet denn Konvergenzgeschwindigkeit in dem Fall? Heißt das, ich gucke an, wenn ich die Gitterabstände nur noch halb so groß mache, ist dann auch mein Fehler halb so groß oder vielleicht sogar nur ein Viertel? Oder ein Achtel so groß oder so weiter. Und eben also wenn wir mal diesen Gitterabstand, der wird typischerweise H genannt, wenn ich den verändere, mit welcher Potenz verändert sich denn der Fehler? Mit welcher Potenz von H? Mhm. Das ist eben klar, wenn das mit quadratisch oder kubisch geht, ist das eben besser als linear zum Beispiel. Ja. Und da versuchen sie so, also und je höher diese Potenz sind, wenn die hoch ist, dann spricht man von Verfahren hoher Ordnung. Ja. Die typischen Verfahren sind aber eben zweiter Ordnung. Das hat sich herausgestellt, das war das erstmal einfach zu machen und hat häufig auch gereicht. Es besteht aber große Bestrebungen heute, möglichst auch Verfahren höherer Ordnung zu kriegen, eben um noch genauer gewisse Sachen untersuchen zu können, die auch heute noch nicht auf den Rechner passen. Eben. Ja, okay. Gut, auf unserem Weg von dem physikalischen Problem zu einer Lösung sind wir eigentlich erst dabei angekommen, jetzt ein Gleichungssystem zu haben, wo eben wir die Ableitungen nicht mehr drin haben. Jetzt ist es ja bei etwas größeren Problemen nicht so, dass ich sagen kann, okay, ich habe hier irgendwie 5 Gleichungen und in allen kommt x, y und z vor und das löse ich jetzt nach diesen Größen auf und dann bin ich fertig. Das geht ja meistens nicht mehr so einfach. Nein, richtig. So, das ist der nächste Schritt. Also wenn Sie jetzt diese Gleichungen haben, die eben algebraische Größen, die die eigentliche Lösung beschreiben, approximative Lösung beschreiben, miteinander koppeln, dass Sie jetzt ein numerisches Verfahren überlegen müssen, wie diese Gleichungen gelöst werden. Ja? Also die Namen, die vorhin auftauchten, wie Gauß-Seidel, ist zum Beispiel so ein Verfahren, um iterativ zum Beispiel lineare Gleichungen zu lösen. Mhm. Linearen Gleichungen sind sozusagen die einfachsten Art von Gleichungen, die dabei auftreten können und die auch historisch gesehen die ersten gewesen sind, die man gelöst hat. Also wenn Sie das so wollen, ist linear. Also häufig wird das so, kommt das so zustande, dass man auch schon in der Formulierung das Problem linearisiert sozusagen. Man guckt nur kleine Störungen an, wenn Sie so wollen. Können Sie das nochmal kurz, also was linearisieren heißt, dass in den Gleichungen keine höheren Potenzen von den Größen vorkommen? Richtig, ja. Also das ist die Gleichung in dem, was Sie betrachten wollen, linear sind. Das ist typischerweise, wenn Sie so wollen, Sie haben irgendein System, was im Gleichgewicht ist und jetzt stören Sie das ein klein bisschen. Aber wenn es stabil ist, das System, dann weicht das eben ein bisschen vom Gleichgewicht ab und kommt dann irgendwie wieder hoffentlich in diesen Gleichgewichtszustand zurück. Und diese, wie es da wieder hinzukommt, das wollen Sie häufig untersuchen. Nehmen wir mal an, eine elastische Struktur. Nehmen wir an, das Rotorblatt einer Windkraftanlage. Und da wirken jetzt überhaupt keine Kräfte. Ja, und Sie klopfen kurz dagegen sozusagen. Dann wird es anfangen zu schwingen. Ja, ja. Und irgendwann wird die Schwingung wieder aufhören. Und wenn Sie das beschreiben wollen, dann sind wir genau in dem Fall, wo Sie jetzt das linearisieren können sozusagen. Und dann hätten wir eben Gleichungen dafür, wie diese Schwingungen ablaufen. Ja. Naja, und dann ist, wenn die Änderungen klein sind, das liegt eigentlich sozusagen einfach gesehen daran, Sie könnten eine Taylor-Entwicklung machen und nach dem ersten linearen Glied abbrechen. Ja. Mhm. Ich sage meinen Studenten immer, das ist eine der, wie soll ich sagen, stärksten Methoden sozusagen der Mathematik, nicht eine Taylor-Entwicklung zu machen und nach dem ersten Bit, was nicht null ist, abzubrechen. Also, dann haben Sie schon mal Gleichungen da stehen, das sind typischerweise lineare Gleichungen, die beschreiben vielleicht schon mal eben dieses, was passiert, wenn die Störungen klein sind. Das heißt quasi, bildlich gesprochen, wenn Sie wieder Ihr Gitter annehmen, über die Zeit in diesem Fall wahrscheinlich, dann nehmen Sie an, dass zwischen zwei Gitterpunkten, deren Zwischenraum Sie ja nicht berechnen, eine Gerade gelegt werden kann. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Ja, genau. Okay. Okay, und in dem Fall habe ich aber eben schon einen Fehler gemacht, weil wenn ich so eine Taylor-Entwicklung eben abbreche, dann vernachlässige ich alle Elemente, die ich wegschmeiße und dann habe ich schon einen Fehler drin. Dadurch ist schon ein Fehler drin, genau. Ja, okay, gut. Und dann kommt eben, also das ist schon bei der beim Hinschreiben der Differentialgleichung. Jetzt kommt der Fehler durch das Approximieren dazu und so weiter. Das ist typischerweise keine Linearisierung, sondern eben eine Diskretisierung. Also was ich eben beschrieben habe, war es eigentlich noch auf der Ebene, wo die Differentialgleichung hingeschrieben wird. Okay, ja. Okay. Aber wenn da linearisiert worden ist, dann ist, was nach hinten rauskommt, wenn Sie es geschickt anstellen, eben auch ein lineares Gleichungssystem. Ja. Okay. Was möglichst viel vielleicht von den Eigenschaften, die das ursprüngliche Gleichung, die ursprüngliche Differentialgleichung hatte, auch erbt. Typischerweise gehen aber beim Approximation gewisse Eigenschaften verloren. Und da muss man sich jetzt genau überlegen, wie approximiert man das, was möchte man erhalten, was möchte man unbedingt erhalten und worauf kann man unter Umständen verzichten. Ja. Kann man den Fehler, den man durch die Linearisierung sich einkauft, also dass man nach dem ersten Glied wegwirft, dadurch kompensieren, dass man dann einfach mit kleineren, feineren Auflösungen rechnet? Nein. Also diese Linearisierung hat nichts mit der Diskretisierung zu tun. Okay. Das ist vielleicht eben falsch rübergekommen. Diese Linearisierung findet, bevor jegliche Diskretisierung gemacht wird, häufig statt. Mhm. Okay. Ja? Also noch auf der Ebene der Differentialgleichung, wo das Modell formuliert wird. Dann versuche ich es nochmal anders zu verstehen. Ich habe vor kurzem eine Episode aufgenommen über Chaos und nicht-lineare Non-Linear Dynamics. Und wenn ich Sie richtig verstehe, bedeutet das, dass Sie diese nicht-linearen Anteile, die dann möglicherweise zu chaotischem Verhalten führen, möglicherweise weglassen. Genau. Aha. Okay. Das wäre die Linearisierung. Also das ist aber eben nichts, was sozusagen, wenn Sie so wollen, der numerische Mathematiker macht oder der es berechnen will. Das macht der eigentlich die Theorie formuliert schon vorweg. Ja. Okay. Weil er sagt, aus welchen Gründen auch immer, und das interessieren ihn nur solche kleinen Änderungen, wo das zulässig ist, das zu machen. Ja. Okay. Sie hatten jetzt gesagt, diese Gleichungssysteme kann man jetzt mit iterativen Verfahren lösen. Ja. Was ist denn ein iteratives Verfahren? Ja gut, also es gibt jetzt, wenn man bei linearen Gleichungssystemen wenn sich zwei Gleichungen vorstellen mit zwei Unbekannten sozusagen, dann ist das, was heute das Gaussche Eliminationsverfahren heißt, obwohl das nicht von Gauss erfunden wurde. Man weiß, dass die Chinesen vor ungefähr 2000 Jahren das schon beschrieben haben. Gauss hat auch nie gesagt, dass er das erfunden hat, aber also fast alle Zuschreibungen, kann man sagen, in der Mathematik sind eigentlich falsch. Okay. Also diejenigen, die es wirklich erfunden haben, deren Name taucht nicht auf. Und die nichts damit zu tun haben ungefähr, die werden damit geehrt. Mhm. Ganz stimmt das nicht, aber das ist vielleicht eine kleine Übertreibung. Also das, was heute das Gaussche Eliminationsverfahren, Sie könnten zum Beispiel versuchen, aus der ersten Gleichung eine Unbekannte zu eliminieren. Das, was dabei kommt, in die nächste Gleichung einzusetzen und dann die zweite Variable damit zu berechnen und die wieder zurück einzusetzen in die erste Gleichung und damit die erste Variable rauszukriegen. Ja. Das ist das, was man in der Schule auch macht, wo man das auf so eine Stufenform bringt, oder? Das Gleichungssystem. Genau. So, und dieses, wenn Sie so wollen, heißt ein direktes Verfahren, weil es nach einer endlichen Zahl von Schritten fertig ist, sozusagen. Mhm. Und Iterationsverfahren sind typischerweise, wo Sie jetzt ein Verfahren haben, dass, wenn Sie einen Iterationsschritt machen, Sie der Lösung näher kommen sozusagen, aber nicht genau die Lösung haben. Und Sie müssen theoretisch gesehen unendlich viele Schritte machen, um immer dichter an die Lösung zu kommen. Sie erzeugen also eine Folge, die gegen die Lösung hoffentlich konvergiert. Heißt das, ein iteratives Verfahren ist ein indirektes Verfahren? Wenn dieses Gauss-Verfahren ein direktes Verfahren ist? Nicht indirekt, sondern eben iterativ und das andere direkt. Okay. Also obwohl sprachlich gesehen natürlich das Gegenteil von direkt indirekt wäre, aber so nennt man das eben nicht. Okay. Also um bei diesem einfachen Beispiel zu bleiben mit zwei Gleichungen, mit zwei Unbekannten, Sie könnten sagen, aha, ich nehme an, mal bei der ersten Gleichung, ich weiß, was die zweite Unbekannte ist, irgendwas, was Sie geschätzt haben vielleicht zum Beispiel, oder auch eine Zufallszahl, die Sie angenommen haben. dann können Sie nämlich die erste Gleichung nach der ersten lösen. Ja? Ja. Und kriegen da was raus. Und jetzt gehen Sie zur zweiten Gleichung und sagen, naja, ich nehme an, die erste, die weiß ich, habe ich ja eben gerade gelöst. Mhm. Und die setze ich in die zweite Gleichung an und löse die zweite. Kriegen Sie natürlich was anderes raus, als Sie vorher angenommen haben. Mhm. Dann gehen Sie wieder zurück. Und da haben wir unser iteratives Verfahren. Ja. Und das, was ich eben beschrieben habe, das heißt das Gauss-Seidel-Verfahren. Okay, das heißt dieses Gauss... Das hat wirklich Gauss und Seidel beschrieben. Okay. Das heißt, dieses erste direkte Gauss-Verfahren, das Sie beschrieben haben, das wird uns eine exakte Lösung dieses Gleichungssystems geben. In endlich vielen Schritten bringen. Genau. Und dieses Gauss-Seidel-Verfahren, da müssen wir dann halt entscheiden, wie lange wir rechnen, bis uns die Lösung genau genug ist. Genau. Okay. Und also vielleicht nochmal historisch gesehen, Gauss hat ja auch Vermessungen gemacht, Landvermessungen gemacht. Mhm. Und dabei entstehen natürlich Messfehler und die hat er versucht, an der Methode der kleinsten Fehlerquadrate, die er auch erfunden hat, sozusagen auszugleichen. Dabei müssen Gleichungssysteme gelöst werden. Und die hat er auch erstmal versucht, mit diesem Eliminationsverfahren zu lösen. Da ist aber das Problem, wenn Sie irgendwo einen Rechenfehler machen, was ja beim Handrechnen auch leicht passieren kann. Sie werden einfach abgelenkt. Er hatte zwar kein Telefon oder irgendwie sowas, nehme ich an, aber ist vielleicht auch anders gestört worden. Wenn Sie einen Fehler machen, dann bleibt er da drin und ist alles danach kommt falsch. Mhm. Und er hat, glaube ich, einem Freund geschrieben, wenn man es so iterativ macht, zum Beispiel mit diesem Gauss-Seidel-Verfahren, dann braucht man eigentlich gar nicht, kann man über andere Sachen nachdenken, während man ja, Sie müssen sich vorstellen, früher war ein Rechner eben ein Mensch, der gerechnet hat. Nicht. Ja. Beim iterativen Rechnen ist es eben so, Sie machen einen Fehler, dann müssen Sie nur ein paar Iterationen mehr machen, dann ist er wieder weg sozusagen. Mhm. Außer man findet zufällig ein anderes lokales Memo. Ja, genau. Dann, Okay, aber das heißt, nach diesem Verfahren, also ich habe meine Differentialgleichung, ich habe die diskretisiert und habe jetzt ein direktes oder ein iteratives Lösungsverfahren angewandt, ja. Habe ich im Prinzip meine Lösung. Dann haben Sie im Prinzip eine approximierte Lösung, genau. Okay. Das ist jetzt also der Teil, wo wir eins von diesen, wenn man koppelten Problemen schreibt, wie wir eins von diesen Teilproblemen lösen können. Ja. Ja, okay. Jetzt haben wir auf diesem ganzen Weg viel darüber gesprochen, wo wir überall Fehler machen, schon bei der Aufstellung der Differentialgleichung. Bei der Diskretisierung und auch bei diesem iterativen Verfahren rechnen wir eben nicht unendlich lange. Was wir jetzt nur ganz kurz angesprochen haben, ist das Thema der Stabilität. Also diese zwei Punkte werden ja sicherlich Aspekte sein, die Sie bei jedem Verfahren, das Sie entwickeln, untersuchen und ja, dann oder auch bekannt häufig geben. Ist das eben schon untersucht. Jetzt wenn wir bei gekoppelten Problemen bleiben. Also ich habe häufig eben schon ein in Software gegossenes Verfahren, wo ich weiß, das ist stabil und konvergent. Was bedeutet denn stabil und konvergent? Also, wenn man so sagen ist, es gibt sozusagen numerische Folklore, die sagt eben Konvergenz heißt Konsistenz und Stabilität. Und Konsistenz heißt sozusagen, jetzt, was Sie vorhin sagten, wenn ich die Gitterabstände immer kleiner mache in meiner Diskretisierung, dass ich die ursprüngliche Gleichung zurückkriege. Ah. Das nennt man Konsistenz. Die stimmt also mit der ursprünglichen überein, hat nichts dazugefügt oder weggelassen sozusagen. Die Gleichung nur aber zu approximieren, heißt noch nicht, dass ich auch, wenn ich die approximativen Gleichungen löse, dass diese Lösung gegen die wirkliche Lösung, also diese approximativen Lösungen gegen die wirkliche Lösung konvergieren. Sie können nämlich eben auch ins Unendliche weglaufen. Mhm. Dann habe ich ein instabiles Verfahren, das zwar konsistent, aber nicht konvergent ist. Okay. Das gehört eben dazu auch noch, dass Stabilität dazu kommt. Wenn man beides von diesen Sachen hat, dann hat man typischerweise ein konvergentes Verfahren. Okay. Und meines Wissens. Das ist jetzt für die Diskretisierung und das Gleiche gilt eben auch für diese iterativen Verfahren, mit denen die Gleichungssysteme nachher gelöst werden. Mhm. Ja. Da ist es eben typischerweise auch so, weil das ein Stück erfolgreiche Software ist. Da ist eben ein Löser drin, der es für die meisten Fälle eben lösen wird, sozusagen. Ja. Ich habe glaube wieder was verstanden. Ja. Das heißt also, die Lösungsalgorithmen sind mathematisch erstmal unabhängig von den physikalischen Phänomenen, die man über entsprechende... Also wollen Sie so, das ist ja die Kraft der Abstraktion und genau. Mathematik handelt mit abstrakten Sachen, dass man da von dem, was es wirklich bedeuten soll, sozusagen sich loslösen ja, kann. Ja, genau. Und dann sind eben, gibt es generelle Gruppen von Verfahren, die gewisse Sachen können oder nicht können. Und gibt es dann eben auch diese Trennung in Software, dass man sagt, es gibt wiederverwendbare Löser, ja, denen ich quasi... Also das ist überhaupt die einzige Art, also, wenn man so historisch ist, natürlich häufig gewesen, dass Leute versucht haben, alles zu machen. Inzwischen ist es aber eben so, wenn wir jetzt mal bei Lösern bleiben, dass es schon fertige Löser gibt, die für eine gewisse Problemklasse Löser bereitstellen. Und wenn Sie jetzt ein neues Problem diskretisieren und so weiter, dann können Sie häufig auf einen schon vorhandenen Löser zurückgreifen, der das macht, ja, den ein Spezialist denn gemacht hat, der weiß, wie gut welches Verfahren konvergiert und wie man das zum Beispiel auch eben auf einen Parallelrechner verteilt und was weiß ich. Hier brauchen Sie sich dann eben nicht mehr drum kümmern. Okay. Und Sie sind zum Beispiel der Meteorologe und Sie kümmern sich darum, dass eben die Meteorologie da gut abgebildet wird und dass die Diskretisierung das behält und genau genug ist, um die Physik sozusagen wiederzugehen. Ja. Und wenn Sie jetzt wieder an die Kopplung dieser interdisziplinären Systeme denken, ist es dann Voraussetzung, dass die zum Beispiel mit dem gleichen Löser arbeiten? Nein. Okay. Nein. Also jedenfalls, das ist, wie wir versuchen, das zu machen. Sie könnten das natürlich jedes Mal so formulieren. Bleiben wir zum Beispiel mal bei der Meteorologie. Ich sage, da hat ein Meteorologe was geschrieben oder Ozeanograf, würde man sagen, was die Berechnung berechnet, wie sich der Ozean verhält, wie die Strömungen da sind und so weiter. Der nächste hat was gemacht, wie das Eis sich da drauf bewegt auf dem Ozean. Der nächste hat was gemacht, wie die Atmosphäre sich bewegt. Und wir sagen, das Weltklima, da wirken alle diese Sachen zusammen sozusagen. Ja. Die wirken auch noch auf unterschiedlichen Zeitskalen. Da kommen wir zu Multiskalenproblemen hin. Typischerweise ändern sich Sachen in der Atmosphäre viel schneller als im Ozean. Eine zusätzliche Schwierigkeit sozusagen. Mhm. Die müssen aber nicht, Sie können natürlich sagen, ja, wir schmeißen jetzt alles weg, was ihr habt, die hunderte von Mannjahren, und fangen nochmal bei Adam und Eva an. Und wie ich das schon so beschreibe, das will man also häufigerweise eben nicht machen, weil da eben sehr viel Arbeit schon drinsteckt und eben auch Erfahrung und Wissen sozusagen in dem, was man da hat. Ja. Und man möchte die drei Sachen jetzt koppeln. Und dazu müssen die nicht auf irgendwelchen gleichenartigen numerischen, also erstmal Verfahren zur Diskretisierung müssen nicht gleichartig sein. Die numerischen Verfahren, die da drin verwendet werden, müssen nicht gleichartig sein. Es ist so, wie Sie eben gesagt haben, wir wollen das gerne als Blackbox benutzen. Wir sollen irgendwelche Sachen dem einen sagen, mach eine Iteration und gib mir das Ergebnis. Und dann sehe ich zu, wie ich das dem anderen kommuniziere und dann sage ich, mach drei Iterationen und dann gib mir das Ergebnis und so weiter. Ja. Mhm. So wollen wir die miteinander koppeln. Mhm. Okay. Und dann, wie Sie das machen sozusagen, also stellen Sie sich jetzt vor, Sie haben also ja ein Heer von Arbeitern und die sollen irgendwas gemeinsam machen und Sie müssen jetzt dirigieren. Jeder von denen kann einige komplexe Sachen schon machen, aber sie müssen sie jetzt so dirigieren, dass da insgesamt was bei rauskommt. Nee. Ja. Okay. Und damit sind wir irgendwie auch beim nächsten Punkt. Ich würde gerne noch ein bisschen über das Thema Rechnersysteme sprechen. Ja. Also bei allem, was wir bisher so theoretisch besprochen haben, ist, glaube ich, schon deutlich geworden, warum man viel Rechenpower für diese Probleme braucht. Ja. Zum einen hat man eben diese Diskretisierung, die ein Gitter erzeugt, bei größeren Problemen eben mit sehr, sehr vielen Punkten, die man alle berechnen muss. Und zum anderen kriegt man dann eben sehr große Gleichungssysteme. Und wenn man ein iteratives Verfahren hat, dann muss man im Prinzip eben für jede Variable nicht eine einzige Rechnung durchführen, sondern sehr, sehr viele, je nachdem, genau, wie genau man das Ergebnis haben will. Genau. Und das führt eben dazu. Und es ist eben so, dass also heute, nehmen wir mal zum Beispiel die Aerodynamik, da wissen wir ja, dass solch ein Phänomen genannt Turbulenz auftritt, sozusagen, wo Energie letzten Endes auf ganz kleinen Wirbeln in Wärme umgesetzt wird. Mhm. Es ist aber eben so, dass für technisch interessante Fälle die räumliche Größe, auf der diese Wirbel sind, wir heute noch nicht auflösen können. Ja, also die Rechner heute würden explodieren, wenn man das versucht. Passt also einfach nicht rein, wenn man so sagen möchte. Ja. Das heißt, die müssen also, wie soll ich sagen, trickreiche Annahmen machen, um das überhaupt rechnen zu können mit heutigen Rechnern. Und wenn die morgen den Rechner zehnmal so groß machen, dann werden die gleich das Gitter zehnmal so groß machen und ihn wieder voll machen. Ja, und das wird immer noch nicht aufgelöst sein. Also wir wissen, dass wir da noch mehrere Größenordnungen brauchen, sozusagen, um das auflösen zu können. Mhm. Technisch interessant. Für irgendwelche einfachen Laborfälle ist man so weit, dass man es vielleicht ganz auflösen kann. Und da kommt eben dieses her, sobald die Rechner größer werden, werden die Gitter größer und die Probleme werden größer, die gelöst werden sollen. Mhm. Okay. Und was kann man jetzt machen? Also diese ganzen Schritte, die wir besprochen haben, könnte man ja theoretisch, wenn man unendlich viel Zeit hätte, zu Hause mit seinem Taschenrechner machen oder mit seinem PC. Ja, aber da würden Sie also eben tausende von Jahren brauchen. Genau. So. Das heißt, man muss jetzt irgendwas parallelisieren. Richtig, ja. Also was wir jetzt ja besprochen haben, ist sozusagen, wenn ich von diesen drei Gebieten, die sich da überdecken müssen, das war eigentlich eben die Numerik und zum Teil die Algorithmen eben, jetzt kommen wir eben der Teil, wie wird das auf dem Rechner dargestellt, mhm, sagen, wie soll das auf dem Rechner abgearbeitet werden. Aber wie gesagt, man versucht möglichst also diese Sachen voneinander, auch schon die anderen, die ich angeführt habe, voneinander zu trennen. Nicht? Also wie diskretisiert man das, mit welchem Verfahren und denn mit welchen Algorithmen benutzt man, um die Gleichung zu lösen. Das sind also unterschiedliche Gebieten, beschäftigen sich unterschiedliche Spezialisten mit. Ja. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wie wird das auf dem Rechner abgebildet sozusagen? Und das hängt natürlich sehr stark davon ab, was für ein Rechner das ist. Wollen wir das vielleicht nochmal kurz strukturieren, welche Rechner es gibt und was für Herausforderungen das für die Implementierung der Algorithmen dann bedeutet? Ja, gerne. Also vielleicht nur so als Startpunkt. Im allereinfachsten Fall haben wir einen Prozessor auf einem Rechner und wir rechnen einfach alles nacheinander. Richtig. Und das Erste, was historisch da aufgetreten ist, dass man gesehen hat, dass man, was heute Pipelines heißt, formen kann, dass man also Rechnungen so formen. Also typischerweise ist eben, dass der Prozessor schneller ist als der Speicher. Und das ist das Typische bei dieser ganzen Fragestellung. Also wir haben verschiedene Komponenten, die verschieden schnell sind und auch in der technischen Entwicklung verschieden schneller werden, wenn Sie so wollen, sozusagen. Ja. Und auch bei Speicher gibt es eben Speicher, der schnell ist, aber teuer, und anderen Speicher, der ist günstiger, aber langsamer und so weiter, sodass sie nicht so, also von dem einen nicht so viel haben können wie von dem anderen. Das muss alles geeignet zusammengebaut werden. Also das Erste, was man festgestellt hat, dass man Operationen so gruppieren kann, dass der Prozessor viel Arbeit machen kann und wenig warten muss auf den Speicher. Und das hat sich denn dahin entwickelt, dass man sozusagen Vektorrechner gemacht hat. Also sie haben die Operation so formuliert, dass sie auf großen Vektoren gearbeitet haben, wo immer die gleiche Operation zu machen war, sozusagen, dann konnte dies in diese Pipeline reingeschoben werden und schnell abgearbeitet werden. Das waren eigentlich die ersten Arten, Sachen zu beschleunigen. Also ein Vektorrechner hat die gleiche Operation auf vielen Daten zur gleichen Zeit gemacht? Nicht zur gleichen Zeit, aber sehr schnell hintereinander sozusagen. Ja, okay. Ja. Und das, also wenn wir einen Prozessor haben, jetzt natürlich mehrere Prozessoren zu nehmen und parallel zu arbeiten, das ist natürlich eine uralte Idee, war aber früher eigentlich aus Kostengründen nicht machbar. Nicht? Also wenn Sie sich überlegen, da hat eben ein Prozessor Millionen gekostet und das war einfach nicht drin, mehrere Prozessoren so zu haben. Ja? Und das ist erst seit eben Prozessoren einfach günstiger geworden sind, dass man sich überlegen kann, mehr zu haben. Und dann kommt natürlich ja sofort, naja, dann können die, vielleicht können wir die Arbeit aufteilen, nicht? Wenn sie ein großes Loch buddeln wollen und sie haben 100 Arbeiter zur Verfügung, na, dann können vielleicht alle 100 zusammen buddeln, aber sie wissen eben, sie müssen die Arbeit organisieren, sonst entsteht Tuhuwabu. Und das ist das gleiche Managementproblem entsteht auch eben, wenn man die Arbeit auf viele Prozessoren aufteilen möchte. Und was von diesen Schritten, die wir besprochen haben, könnte man jetzt parallel auf mehreren Prozessoren rechnen? Zum Beispiel dieses Gleichungslösen, von dem wir gesprochen haben. Also jetzt nehmen wir mal an, wir bleiben bei dem Beispiel, was wir gesagt haben. Sie wollen, sagen wir mal, das Weltklima modellieren. Dann haben Sie für die Differentialgleichung, die Ozean und Atmosphäre beschreiben, eben so ein Gitter gemacht. Überstellen Sie sich vor, bleiben wir mal bei der Atmosphäre nur. Also Sie haben die Lufthülle sozusagen mit so einem Gitter durchzogen. Und das ist jetzt, und die einzelnen Gitterpunkte, die Werte da drauf, das ist, was im Rechner berechnet wird. Ja. Und jetzt können Sie sich überlegen, wenn ich das parallelisiere, indem Teile dieses Gitters auf verschiedene Prozessoren berechnet werden. Das geht ja nur, wenn die voneinander unabhängig sind, die Gitter. Ja, sind sie natürlich nicht. Und da ist eben schon wieder ein gekoppeltes Problem, wenn Sie sozusagen wollen. Ja. Und das, da jetzt müssen also die Prozessoren Daten miteinander austauschen. Ja. Und das ist das Problem, eben wie macht man das und wie häufig man das macht. Also jetzt können Sie versuchen, Algorithmen zu entwickeln, die möglichst wenig Daten austauschen oder diesen Datenaustausch irgendwie ein Stück verzögern und seltener machen. Sind meistens gemacht, indem ein bisschen mehr Arbeit gemacht wird. Also Sie können jetzt Arbeit gegen Datenaustausch aus, weil Datenaustausch typischerweise langsamer als das Rechnen. Und das hängt natürlich jetzt von der gewählten Rechnerarchitektur ab. Weil wenn ich die Prozessoren in dem Großrechner alle in einem Prozessor habe, und ändert sich auch immer wieder. Jetzt die Geschichte nehmen, also sagen wir, Sie sind Klimaspezialist. Dann haben Sie vor 20 Jahren auf dem Vektorrechner gerechnet und heute rechnen Sie auf GPUs. Nicht? Genau, aber die haben immer noch beide die Eigenschaft, dass sie in einer, man nennt es ja oft Backplane, zusammengefasst sind, wo die Datenaustauschgeschwindigkeit, man kann sie halb halbwegs gerechtfertigt als null annehmen. Sobald man aber dann hergeht und sagt, man macht es auf einem Grid oder einer Menge von billigen Linux-Boxen, dann sind die Netzwerke halt langsam und dann werden die Trade-offs zwischen Rechenpower und... automatisch und, ne? eben, weil sie auf so einer Backplane auch nur endlich viele Rechner unterbringen. Genau, kann, ja. genau. So, und außerdem müssen sie auch mit dem Speicher kommunizieren. Das ist typischerweise schon sehr viel langsamer als untereinander. Das heißt, sie haben heutzutage eben auch da verschiedene Skalen. Sie haben vielleicht einen Multicore-Prozessor, den haben sie dann in dem Großrechner auf einer Backplane, davon 128 Stück davon. Richtig. Und von diesen Kisten haben sie dann 50 Stück in dem Netzwerk. Richtig, die mit einem schnellen Netzwerk miteinander gekoppelt. Ja. So typischerweise sieht so ein moderner Rechner heute aus. Das heißt, man muss, um das effizient zu nutzen, eben auch im Algorithmus diese verschiedenen Ebenen mehr oder weniger explizit repräsentieren, um die richtigen Datenmengen und die richtigen Trade-offs für die verschiedenen Granularitätsstufen zu machen. Also deswegen auch da das Bestreben, möglichst Sachen voneinander zu kapseln sozusagen. Ja, ja, Kapselung bringt aber auch wieder üblicherweise eine gewisse Menge von Overhead. Ja, aber sie haben einfach nicht, also sie haben keinen Spezialisten, der von vorne bis hinten alles kann sozusagen. Ja. Also es ist schon mal das, dass da... Sie brauchen Menschen, die da zusammenarbeiten, die verschiedene Sachen sehr gut können sozusagen. Und die brauchen auch Interfaces. Ja. Diese Kapselung, von denen ich eben gesprochen habe sozusagen. Und auf der Ebene, wenn Sie Software zusammenbauen, dann wollen Sie es eben genauso haben. Der eine kümmert sich das um das und der andere kümmert sich um das. Es funktioniert nicht perfekt und da gibt es auch Wechselwirkungen da. Und die müssen dann entsprechend berücksichtigt werden. Das ist völlig wichtig, ja. Gibt's da Zahlen, zu wie viel Prozent Sie üblicherweise in der Lage sind, die theoretisch vorhandene Rechenleistung in so einem sozusagen multigranularen Core-Prozessor? Ja, gibt es eigentlich Erfahrungswerte. Also was Sie typischerweise von den Herstellern hören, ist, dass das maximal möglich wäre. Ja. Also das heißt, schneller als das geht's auf keinen Fall, so können Sie das sagen. Ja. Fast kein Algorithmus kann das erreichen. Eben, ja. Also es gibt vielleicht spezielle Algorithmen, die irgendwie vielleicht also 50 und mehr Prozent davon erreichen können. Typischerweise aber hängen sie bei 10% dieser maximalen Leistung oder noch weniger, ja. Und dann sind sie schon froh. Also das ist, was typischerweise passiert. Mhm. Mir fällt dabei noch eine ganz andere Frage ein. Ich nehme an, dass die Rechnungen, die bei Ihnen laufen, unter Umständen mehrere Tage, Wochen oder Monate laufen. Ja, typischerweise bei uns nicht. Also weil wir beschäftigen uns nicht, dass wir das nicht sozusagen Probleme so groß machen können, aber wir beschäftigen uns ja mit der Entwicklung von Verfahren, wie man sowas, zum Beispiel diese gekoppelten Probleme oder die stochastischen Probleme, von denen ich vorhin gesprochen habe, wie man die berechnet hat. Diese langen Rechnungen führt meistens eben denn der Fachwissenschaftler durch, der jetzt zum Beispiel eine Klimavorhersage in 1000 Jahren oder in 100 Jahren oder was auch immer machen möchte. Okay. Also bleiben wir bei dem Klima, wie viel hat sich die Erde erwärmt in 100 Jahren? Das ist nicht, was wir berechnen werden, sondern das wird ein Meteorologe machen. Das ist klar. Die Frage, die ich eigentlich stellen wollte, war, wenn ich jetzt irgendein Verfahren entwickle, das unter Umständen so lange laufen könnte, was ist dann zur Laufzeit an Validierung in dem System, dass ich zum Beispiel bei so einem gekoppelten System dann merke, okay, jetzt dieser eine Teil rechnet aber irgendwie Mist. Ich muss jetzt evaluieren, ob ich die Simulation an der Stelle abbreche oder ob ich das irgendwie kompensieren kann. Und was ist auch drin an Sicherheit gegen irgendwie Hardwareausfälle oder so, also so in Richtung Backup? Ja, typischerweise sehr wenig. Okay. Also bedenkt auch, also zum Beispiel bei der Klimasimulation, das sind häufig Rechnungen, ja, die laufen über Wochen und Monate. Ja, da wäre es halt also blöd, wenn nach drei Monaten irgendwas schief geht. Für die lange Zeit ist schwierig. Also man versucht jetzt zum Beispiel eben gerade, weil jetzt so viele Prozessoren sind, Algorithmen zu machen, die das merken, wenn was ausfällt und das irgendwo anders hingeben und so weiter. Also die tolerant sind gegenüber solchen Ausfällen der Hardware. Nicht, weil sie jetzt also Millionen von Prozessoren zusammenkoppeln, müssen sie davon ausgehen, es wird dann einfach immer wahrscheinlicher, dass irgendeiner von denen ausfällt während der Rechnung. Ja. Und wenn sie nicht jede Rechnung wieder abbrechen wollen und nochmal von vorne anfangen wollen, dass sie irgendwas dagegen machen. Das würde ich sagen, ist eine der Entwicklungen, die heute gerade stattfindet. Ja. Okay. Liegen die Herausforderungen heutzutage eher in der Ecke, sozusagen in der numerisch-mathematischen Ecke oder mehr in der Frage, wie kann ich die Dinge möglichst effizient, sagen wir 10%, ne, möglichst effizient auf die sich immer weiter ändernden. Also in beiden. Jetzt, wenn wir mal einfach historisch gucken, denn also sind neue Algorithmen entwickelt worden und auch neue Rechner. Die Rechner wissen wir alle, wie sie schneller werden sozusagen. Das sehen wir ja alle an denen, die wir benutzen. Und das gibt dieses Moore'sche Gesetz, wie sie schneller werden. Da kann man sagen, dass eigentlich das, was es die Algorithmen sehr viel mehr gebracht haben als die Rechnerbeschleunigung sozusagen. Mhm. Also für die, wie schnell wir heute rechnen können. Das ist einfach ein historischer Fakt, dass also neue Algorithmen sehr viel mehr Beschleunigung gebracht haben als die schnelleren Rechner. Mhm. Die wären aber wiederum eigentlich ohne die schnelleren Rechner auch vielleicht nie entwickelt worden. Das bedingt sich irgendwie auch gegenseitig. Mhm. Ja. Also insofern ist die Herausforderung an allen Stellen da. Es ist nichts da, was man sagen könnte, das brauchen wir gar nicht mehr anfassen. Ja. Mhm. Und es findet auch an allen Stellen Forschung und laufende Veränderungen statt. Nicht? Also erstmal, wir fangen gleich mal ganz wieder von vorne an, bei den Differentialgleichungen, die Probleme, die Leute bauen jetzt mehr Terme ein, sagen wir mal, nicht Linearitäten, die weggelassen worden sind, die werden jetzt dazugefügt. Mhm. Jetzt möchte er es genauer wissen und dann möchte er diesen Teil nicht mehr weglassen sozusagen, ja. Oder es können auch neue Phänomene damit denn beschrieben werden oder sowas, ja, die er vorher nicht konnte. Und das hat eine größere Gültigkeit sozusagen, was er damit berechnen kann. Das Gleiche passiert auf den Diskretisierungsverfahren, dass wir da andere nehmen können, die vielleicht mit höherer Ordnung rechnen und wie auch immer genauer sind oder was auch immer. Der nächste Schritt ist auf den Algorithmen, die eben die Gleichungssysteme, die dabei rausgehen, schneller lesen können. Ja? Prinzipiell. Ja. Das ist die andere Entwicklung, findet eben Architekturen statt und wie sind diese Algorithmen. Also es findet eigentlich auf allen Ebenen da eine Entwicklung statt. Mhm. Und was sind momentan Ihre größten Treiber, so im Sinne von Auftraggeber? Also Klimarechnung ist sicherlich ein großes Thema. Sie haben auch das mit. Also da haben wir im Moment jetzt nichts mit zu tun. Okay. Wir haben uns früher damit beschäftigt. Im Moment sind es häufig eben im wissenschaftlichen Bereich Kollegen aus den Ingenieur- oder Naturwissenschaften. Ja. Also typischerweise Ingenieurwissenschaften, das ist, glaube ich, also klar, dass da eben viele solche Probleme auftreten, wo solche Rechnungen rauskommen. In der Physik genauso, Chemie. Und was wir heute sehen, ist, dass diese Mathematisierung in die Biologie Einzug hält. Okay. Dass man versucht, biologische Systeme eben auch so mathematisch zu beschreiben und dann auch mathematisch vorherzusagen, was passiert. Mhm. Es geht los mit Faltungen von Eiweißen, von Proteinen zum Beispiel oder wie wird sich DNA oder RNA falten oder so weiter. Das sind moleküldynamische Simulationen und so weiter. So, das ist der so auf der ganz molekularen Ebene, wie sich was verändert. Aber man möchte Zellen beschreiben, man möchte zum Beispiel heißt eine elektronische Zelle haben. Sie möchten also eine Zelle mit allen Stoffwechselvorgängen, die in ihr ablaufen, auf dem Rechner abbilden können. Ja. Mhm. Und wenn Sie das haben, natürlich wollen Sie am nächsten einen kleinen Organismus und so weiter. Sie können sich vorstellen, dass das also immer weitergeht. Und das ist, findet gerade in der Biologie statt. Da ist aber so, dass häufig noch gar keine mathematischen Modelle da sind. Ja. Für andere Bereiche hat man eben historisch gesehen, das sind die vor 100, 200, 300 Jahren schon formuliert worden, diese Gleichung, sieht man ja an den Namen, Navier-Stokes, ist also vor 200 Jahren gewesen und so weiter. Ja. Da sind diese Gleichungen schon formuliert worden. Euler hat zum Beispiel vor fast 300 Jahren gesagt, als er die Euler-Gleichung fürs Verhalten von Flüssigkeiten, jetzt müssten wir sie nur noch lösen. Da sind wir immer noch bei. Ja. Okay. Und das heißt, die Leute, die bei Ihnen arbeiten, sind das alles Mathematiker, Informatiker? Nein. Okay. Also wir haben so jetzt Mitarbeiter angucke, die am Institut sind, die haben, das sind welche, die Mathematik studiert haben bei, sind welche, die Physik studiert haben, wir haben auch Chemiker gehabt, sind Ingenieure bei, das ist alles Mögliche sozusagen, der Hintergrund. Liegt vielleicht auch daran, dass wir uns mit solchen gekoppelten Problemen beschäftigen und es liegt an dieser Interdisziplinarität der ganzen Sache, dass auch der Hintergrund der Leute, die sich damit beschäftigen, unterschiedlich ist. Und gibt's dann zwischen den einzelnen Kollegen, je nachdem, auf welches Gebiet die sich spezialisieren, eben die, die im Prinzip mit Papier und Bleistift am Schreibtisch sitzen und versuchen, irgendwelche Algorithmen zu entwickeln, andere, die vielleicht viel programmieren, also wirklich dann am Rechner, und dann wieder andere, die irgendwie viel diese Großrechner dann benutzen und da irgendwas ausprobieren? Aber das liegt eben auch, liegt einmal an ihrem Hintergrund vielleicht, aber auch nicht immer. Die Leute verändern sich eben. Der eine hat Mathematik studiert, aber ihm bringt das Algorithmenentwickeln unheimlich Spaß und das Programmieren und so weiter und dann verändert man sich eben dahin. Oder jemand hat Ingenieurwissenschaft studiert, aber interessiert sich sehr stark, sagen wir, für Diskretisierungsverfahren. Das hat man also durchaus, dass sich Leute verändern sozusagen und in ein anderes Gebiet mehr reinwachsen dabei. Mhm. Also jetzt nicht nur hier beim wissenschaftlichen Rechnen, das kann sie auch sonst beobachten. Ja, klar, ja. Ich ich bin selber Softwareer und muss da jetzt mal noch ein, zwei Fragen Richtung Software gerne. Und Programmierung stellen. Ja. Wenn Sie jetzt eine existierende Menge von Systemen haben, die Sie koppeln, dann ist klar, dann müssen Sie sich halt damit zurechtkommen, was in den Blackboxen passiert. Ja. Aber wenn Sie jetzt selber solche Simulations- oder numerischen Lösungssysteme bauen, was für Sprachen, was für Middleware, was für Tools setzen Sie da ein, wenn Sie es aussuchen können? Also da gibt es häufig eben auch schon Sachen, auf die wir zurückgreifen können, die fertig sind, zum Glück eben generisch gemacht worden sind. Ja. Also ich fange mal vielleicht einer ganz hohen Ebene an. Wir versuchen erstmal eine Sache vorweg, wir versuchen häufig eben freie Software zu verwenden. Ja, klar. Und nicht nur, weil es günstiger ist, sondern eben auch, es macht vieles einfacher, das an Studenten weiterzugeben, was auch immer. Ich meine, wir bilden ja auch Leute aus. Klar. Heute hat jeder Student einen Laptop, der möchte auch gerne mit nach Hause nehmen können und da rumspielen können und so weiter. Und das ist mit proprietärer Software sehr, sehr schwierig. Also das ist der Grund, warum wir häufig freie Software verwenden wollen. Wir versuchen auch das, alles, was wir produzieren, dass es also freie Software ist, damit es jeder wie der andere auch weiterverwenden kann und dadurch der Austausch in der Wissenschaft nicht durch irgendwelche Eigentumsrechte oder sowas behindert ist. Da gibt es zum Beispiel sowas, was ein fertiges Paket ist, womit man partielle Differentialgleichungen lösen kann, heißt Phoenix. Auch eine Kollaboration von mehreren Universitäten, die es eben auch als freie Software zur Verfügung stehen. Das würden wir zum Beispiel nehmen, wenn wir jetzt irgendeine Differentialgleichung haben, die wir lösen würden. Da sind schon Diskretisierungsverfahren, Algorithmen und so weiter drin. Ja. So, das ist auf einer ganz hohen Ebene. Jetzt wollen wir irgendwas Spezielles damit machen. Das Steuern, dann würden wir es typischerweise, sagen wir mal, steuern mit so einer Sachfrage, eben Sprachen, mit so einer Skriptsprache wie Python oder sowas. Die bildet sich im Moment heraus im wissenschaftlichen Rechnen als so eine Sprache, mit der man andere große Programme steuern kann. Auch viele kommerzielle Programme verwenden das inzwischen als die Art und Weise sozusagen, also sie müssen ja auch ein großes kommerzielles Programm, es ist nicht nur ein Knopf, auf den sie drücken und dann macht es irgendwas, sondern sie müssen ja steuern, was es macht. Das wird typischerweise programmiert, was es machen soll, und das programmieren sie dann in Python, was das Programm machen soll, wo eben also gewisse Python-Funktionen eben ein großes Programm irgendwo anstoßen. Ja. Also das, sowas würden wir verwenden, denn ist natürlich bei der Entwicklung von Algorithmen und so weiter, da setzen wir solche Sachen wie MATLAB, das ist jetzt proprietär, gibt aber eben Octave, das ist die freie Version davon sozusagen ein, oder auch Mathematica oder entsprechende freie Software, die symbolisch rechnet, zum Beispiel unter solchen Systemen wie Sage, die alle untereinander zusammenbinden. Das ist also während des Entwicklung des Prototypen, wo sie noch gar nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen, wo sie rumspielen müssen. Da möchte man gerne solche Sachen haben, die so interaktiv interpretieren, schnell arbeiten. Ja. Typischerweise, wenn es denn soweit ist, dass wir wissen, das ist der Algorithmus und so weiter, wenn sie wirklich programmiert, ein Stück größere Software entstehen soll und wir nicht was nehmen kann, wo es schon drin ist. Zum Beispiel die Phoenix ist in C++ geschrieben. Ja. Wir würden typischerweise heute auch C++ nehmen, um denn die eigentliche Software zu erstellen. Also und das vielleicht zu der Frage, welche Sprachen und welche Systeme wir da nehmen. Ja. Und da würden wir natürlich auch eben auf Bibliotheken zurückgreifen, wie zum Beispiel wie LAPACK oder was auch immer, die zum Beispiel lineare Gleichungssysteme lösen oder dieses oder jenes machen, wo schon Teile von Algorithmen fertig sind. Oder dann eben auch MPI für die parallele Kommunikation. Ja, oder sogar, also wir haben Sachen, wir haben zum Beispiel, weil wir uns mit gekoppelten Problemen beschäftigen, also auf MPI und so weiter, auf anderen Protokollen basierend eine, wenn Sie so wollen, Middleware entwickelt, wo Sie dieses MPI nicht mehr sehen. MPI ist wie wenn Sie Assembler programmieren. Ja, ist furchtbar, ja. Ach ja, genau. Und wir haben was entwickelt, wo das eben versteckt wird von dem, der es Es gibt eine Programmiersprache namens Scala. Ja. Und der Erfinder davon, der Martin Oderski, hat vor anderthalb Jahren oder so relativ viel Forschungsgeld bekommen, unter anderem dafür, um Support für paralleles Rechnen und Multicore einzubauen. Und was er sagt ist, um vernünftig, also vielleicht über die 10% zu kommen, um quasi vernünftig Concurrency quasi ausdrücken zu können, muss man eben domänenspezifisch, also quasi mit Wissen über die Anwendungsdomäne, die Algorithmen beschreiben. Und er sagt, dafür wären eben domänenspezifische Sprachen, die dann automatisch über Compiler für die betreffende Zielarchitektur übersetzt werden, geeignet. Ja, das würde ich voll unterstützen. Experimentieren Sie eben auch in diese Richtung? Nein, wir nicht. Also wir beschäftigen uns, wie gesagt, mehr, wir können sich nicht mit allem beschäftigen. Ja, aber frage wir beschäftigen uns mehr der Frage eben, wie ist es, wie auf sozusagen wir sehen dieses als Blackbox an und dass sich irgendein anderer Kollege damit beschäftigt hat und das Problem hoffentlich für uns gelöst hat, ja. Okay. Vielleicht eine Sache noch, die ist mir auf der Webseite aufgefallen. Da gibt es einen Sonderforschungsbereich, der sich mit Flugzeugen und High Lift und so weiter beschäftigt. Flugzeuge sind immer interessant. Was passiert da? Also der Sonderforschungsbereich ist, wie Sie sagen, es geht um Hochauftriebskonfigurationen. Mhm. Also Flugzeuge, die kurze Start- und Landebahnen brauchen. Ja. Ja. Und das wird technisch so gemacht, dass da am Flügel gewissen Stellen Luft ausgeblasen, abgesaugt wird und so weiter, sodass hohe Auftriebskoeffizienten erzeugt werden können. Und das wird in diesem Sonderforschungsbereich in vielfältiger Weise untersucht, sozusagen. Und was wir jetzt dabei untersuchen, wir untersuchen das, was ich hätte vorhin schon angedeutet, ist eine andere Gruppe von mit stochastischen Problemen beschäftigen. Das heißt auch Quantifizierung von Unsicherheiten, unter anderem heute oder auf Englisch Uncertainty Quantification. Mhm. Und wir beschäftigen uns jetzt mit der sogenannten Flugmechanik. Das ist sozusagen das mathematische Modell, was Sie auch haben, wenn Sie so mit so einem Flugsimulator spielen. Yep. Das gibt es natürlich eben auch im realen Leben sozusagen für ein Flugzeug. Typischerweise, wenn Sie so wollen, fliegt in einem Flugzeug, wenn Sie fliegen, fliegt so ein Flugsimulator-Modell mit. Ja. Was eben vorher berechnet, was das Flugzeug jetzt machen soll, damit das die Flughöhe eingehalten wird und was auch immer, das dann auch gemessen wird und das vergleicht mit dem, was er berechnet hat, was gemacht werden soll und dann entsprechend korrigiert, damit der Autopilot weiterhin die Flughöhe hält oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Und wir beschäftigen uns jetzt mit Unsicherheiten in der Ermittlung der Parameter dieses flughöhemechanischen Modells, was das heißt für dieses flugmechanische Modell und vor allen Dingen für die Regelbarkeit dieses flugmechanischen Modells, weil die an diesen Hochauftriebskonfigurationen offensichtlich ein Problem ist. Das kann in unstabile Fluglagen geraten. Ja. Ja. Und da beschäftigen wir uns jetzt mit sozusagen, was heißen die Unsicherheiten, die wir haben, sagen wir mal in Austriebskoeffizienten, in Massenverteilung und so weiter. Was heißt das für die Unsicherheit, die für die Trajektorie des Flugzeugs oder die Geschwindigkeit oder was auch immer dabei rauskommen würde. Okay. Okay. Haben wir jetzt irgendwie noch ein ganz wichtiges Thema vergessen? Irgendwas, was Sie unbedingt noch anbringen möchten? Ja, also vielleicht nochmal kurz, lassen Sie mich kurz noch was zu diesen stochastischen Problemen erzählen. Ja, gerne. Das ist vielleicht auch eben ganz sonst vielleicht im größeren Rahmen interessant, außer den numerischen Problemen, die dabei entstehen. Bei vielen Sachen ist man inzwischen so weit, dass für gegebene Größen und so weiter, die Antwort, die man kriegt durch Diskretisierung und so weiter, die Fehler klein genug sind, dass man das eigentlich sehr gut findet. Mhm. Jetzt weiß man aber das, was man reinsteckt, dass man das eben nicht genau weiß. Ja. Nehmen wir mal bei der Wettervorhersage, die wissen die Anfangsbedingungen nicht genau vom Wetter, um das morgen vorherzusagen. Und darum sagen sie ihnen auch, morgen wird mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent es regnen oder nicht oder schneien oder Sonnenschein oder was auch immer. Ja. Und das sind genau solche Sachen, die liegen an der Unsicherheit dessen, was da reingeht in die Rechnung. Mhm. Und das tritt jetzt in vielen Gebieten auf, dass man das wissen möchte, die Eingangsunsicherheiten, wie pflanzen sie sich auf das Ergebnis fort. Mhm. So, und denn wir formulieren diese Unsicherheiten, die werden typischerweise im Rahmen der Stochastik formuliert. Also wir formulieren das, was wir nicht genau kennen, als Zufallsvariablen sozusagen, die eine gewisse Verteilung haben. Und die wirken sich dann aus auf die Verteilung des Endergebnisses. Also ganz primitiv jetzt formuliert, wenn ich irgendwie die Temperatur morgen berechnen will und ich gehe von der Temperatur heute aus, dann ist zum Beispiel ein Effekt, dass ich eben die Temperatur heute, das Thermometer zeigt mir an, 20 Grad, aber durch Messunsicherheiten ist das halt, könnte das auch 20,2 Grad sein. Das ist also eine Fehlerquelle, die andere ist aber jetzt, wenn wir bei Wetter bleiben, dass wir es eben nur an einem Punkt messen. Genau, ja. Sie müssen es aber an allen Punkten haben, um das morgen vorhersagen zu können. Und wie es an den anderen Punkten ist, da können Sie nur so ein, wie man auf Englisch sagt, educated guess machen. Ja. Und so, das ist eben die Unsicherheit, die da drin ist. Die haben, sagen wir jetzt, bleiben wir bei Wetter, die haben so und so viele Wetterstationen und dazwischen müssen Sie irgendwas sagen, wie es da ist. Das geht aber in die Rechnung ein. Und das ist die Unsicherheit und die wird abgebildet auf die Unsicherheit, für das rauskommt. Und dann kommt eben bei raus, zu 20% wird es regnen und zu 80% nicht und so weiter. Ja. Und das möchten wir bei vielen technischen Gegebenheiten oder auch naturwissenschaftlichen heute wissen. Politiker wollen wissen, wie sicher ist denn, dass die Erderwärmung so und so viel Grad betragen wird und so weiter. Sie können sich vorstellen, wie viele Unsicherheiten da reingehen, nicht? Und das ist genau, was man, oder wie wahrscheinlich ist es zum Beispiel, dass der Golfstrom sich ändert und plötzlich nicht mehr so weit nach Norden fließt. Ja. Eine interessante Frage für uns, die hier in Nordeuropa leben. Ja. Und das sind eben Fragestellungen, die beziehen sich jetzt darauf. So, jetzt, wie gesagt, es wird alles durch Zufallsvariablen abgebildet, diese Unsicherheiten. Und es kommt bei diesen Sachen, wie ich eben sie erwähnt habe, dass sie Unmengen von Zufallsvariablen brauchen. Mathematisch gesehen unendlich viele. Das müssen Sie wieder diskretisieren, indem Sie das irgendwo geeignet begrenzen auf endlich viele. Aber wir landen denn bei sehr sogenannten hochdimensionalen Problemen. Jede dieser Zufallsvariablen, wenn Sie so wollen, ist eine neue Dimension. Mhm. Ja. Und jetzt müssen wir da hochdimensionale Probleme lösen. Und das sind Sachen, die treten zum Beispiel eben jetzt nicht nur auf bei technischen Sachen. Also die Entwicklung von, sagen wir mal, Finanzderivaten, Aktien und all so weiter ist auch irgendwie, wird auch so modelliert. Ganz was anderes, wo es bei auch auftritt. Kein natürliches System, wenn Sie so wollen, kein physikalisches. Bei auch allen anderen, vielen anderen Fragestellungen treten solche hochdimensionalen Probleme auf. Das ist was, was heute sehr stark in gewissen Fokus der Forschung steht, wie man solche hochdimensionalen Probleme, wie man die gut behandeln kann. Kommt da Monte Carlo ins Spiel dann? Dass Sie das ja, das ist also eine Möglichkeit. Aber Monte Carlo ist eben für viele Sachen das Erste, was man nimmt, historisch auch. Also das ist aber sehr langsam. Und was wir jetzt versuchen, ist da schnellere Verfahren zu entwickeln, sodass wir tausende von Malen schneller sein können als Monte Carlo. Nicht? Weil bei vielen Sachen können Sie sagen, das können wir zwar per Monte Carlo rechnen, da können Sie aber abschätzen, wie lange Sie warten müssen, bis das gut ist, das Ergebnis, und dann können Sie raus, Sie müssen also mehrfach das Alter des Universums abwarten. Oh. Also ein Wort vielleicht dann zu... Ist das nicht gut, dann ist es nicht praktikabel. Ein Wort vielleicht zu Monte Carlo, das funktioniert eben so, dass man die Eingangsgrößen in einem bestimmten Bereich variiert, das jedes Mal durchrechnet und guckt, wie sich die Ausgangsgröße dann verhält. Würfeln sozusagen und rechnen das immer wieder durch, und wenn Sie es häufig genug machen, dann kriegen Sie sozusagen was, eine Stichprobe von dem, was Sie eigentlich, und dann können Sie mit statistischen Verfahren bestimmen, wie die Verteilung des Endergebnisses aussieht. Ja. Genau. So, also das ist aber, was als Brute Force auf Englisch bezeichnet wird. Also wenn Sie eben unendlich viel Rechenleistung hätten, dann könnten Sie es so machen. Aber die hat man halt nicht, und deswegen versucht man das geschickter und mit mehr Gehirnschmalz sozusagen schneller zu machen. Ja. Das findet also das Gleiche statt, wie ich vorhin schon beschrieben habe, jetzt bei Diskretisierungsverfahren und wie man die Gleichungssysteme da löst, finde ich das hier genauso statt. Ja. Nur sind jetzt, also hier ist alles nochmal eine Dimension größer sozusagen. Ja. Ich hätte nochmal eine Frage zu dem Educated Guess. Ja. Jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt ein Modell hätte für eine Temperaturberechnung und die braucht die Temperatur an 6 verschiedenen Orten als Eingangsgröße, und ich habe jetzt aber nur Messgrößen an 3 verschiedenen Orten. Ja. Wie würde ich dann vorgehen? Würde ich dann sagen, ich ändere mein Modell irgendwie so, dass das mit 3 Eingangsgrößen klarkommt, oder interpoliere ich irgendwie die Temperatur von diesen 3 Messstellen so, dass ich dann 6 Eingangsgrößen habe und eben rate, ja, wie an den also fehlenden 3 Messstellen. Möglichkeiten, das sind fast muss man sagen, philosophische Grundhaltungen, die dahinter stehen, wie man das machen möchte. Mhm. Also eine ist zu sagen, also ich weiß, dass die Temperatur sich von da bis da nur linear ändert, also für alle Punkte dazwischen nehme ich das einfach linear an, wenn ich das bei Punkten gemessen habe. Das ist also eine Möglichkeit. Also ich sage einfach, die Temperaturverteilung, die hat also gewisse mathematisch ausgedruckte Regularitätseigenschaften, die sind teilweise nicht zu wild. Ja. Das ist also eine Möglichkeit, das zu machen. Die andere ist wiederum zu sagen, das, was ich nicht weiß, wie es dazwischen ist, modelliere ich mit Zufallsvariablen. Mhm. Und jetzt beobachte ich einige davon. Und dann gibt es eben seit 300 Jahren, wenn Sie so wollen, in der Stochastik oder Probabilistik ein Verfahren, das ist der Bayesche Satz, wie Sie das, was Sie nicht wissen, genau sozusagen mit dem, was Sie messen, verbessern können, das Wissen sozusagen. Also Sie bilden, wenn Sie so wollen, Ihr Wissen über die Welt oder über das, was den Teil der Welt, der Sie da interessiert, in Form von nicht nur ja, sicher oder ja oder nein, das ist, wenn Sie sicher was wissen sozusagen, sondern Sie sind eben unsicher über das Wissen, und diese Unsicherheit bilden Sie stochastisch ab oder probabilistisch. Und dann gibt es eben eine Art und Weise, wie Sie das probabilistische Wissen mit mehr Informationen, wenn Sie so wollen, schärfen können. Mhm. Und das ist der Bayesche Satz. Ist ganz einfach hinzuschreiben und so weiter. Jetzt aber für solche großen Systeme ist er eben auch aufwendig zu rechnen. Das ist wieder ein anderer Punkt, eben Rechenverfahren zu finden, die entweder diese Regularisierung zu machen oder eben diesen Bayesian Satz entsprechend da anwenden, um das dazwischen, was man nicht weiß, möglichst gut, wenn Sie so wollen, zu schätzen. Welches von diesen beiden Sie nehmen, ist, muss man fast sagen, ja wieder eine philosophische Frage, weil es da Leute gibt, die sagen, nein, für das, was ich nicht weiß, darf man keine Wahrscheinlichkeitsrechnung verwenden. Das sind die sogenannten Frequentisten und das andere sind die Bayesianer und das sind, wenn Sie so wollen, zwei Religionsgruppen der Stochastiker. Habe ich gerade erst ein Buch dazu gelesen. Okay, ja. Und das wird ganz sicher Thema einer zukünftigen Episode sein. Ja, da bin ich auch kein Fachmann für. Nee, aber das ist ein spannendes Thema. Ja. Okay. Ja, gut. Dann haben wir es soweit, oder? Ja. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, ja, war super. Gut, Dankeschön. Tschüss. Gutes Wiederhören. So, das war's mal wieder. Wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei Hermann Mattis dafür, dass er sich die Zeit genommen hat und natürlich bei euch fürs Zuhören. Nachdem wir uns jetzt in dieser Episode mit computerunterstützter numerischer Mathematik beschäftigt haben, stellt sich natürlich auch die Frage nach computerunterstützter analytischer Mathematik oder ganz allgemein Mathematik. Und wir haben da inzwischen eine Episode aufgenommen, die wird dann auch in absehbarer Zeit gesendet. Und zwar geht es da um Mathematica. Das ist ja dieses Mathematik, Engineering, Algebra-System von Wolfram Research. Und da habe ich mich 2 Stunden lang, auf Englisch natürlich, mit einem von deren Kernel-Entwicklern unterhalten. Und ich denke, das beleuchtet dann die andere Seite der Medaille, wenn man so will, ganz gut. Ja, das war's für dieses Mal. Wie üblich, kürzlich hat einer eine E-Mail geschrieben und hat gemeint, ich sei fast schon desperate gewesen in einer der Episoden und hätte um Feedback gebeten. Ja, verzweifelt bin ich nicht, aber wisst ihr, es ist schon so, letztendlich lebt man, wenn man sowas macht, schon von Feedback, von natürlich vor allem positivem Feedback, aber natürlich auch von konstruktiver Kritik. Und deshalb bitten wir euch wirklich drum, meldet euch, schreibt E-Mails, stimmt auf der Webseite ab, schreibt vielleicht auch mal ein Review bei iTunes und einfach ein bisschen mehr Leben in die Sache reinbringen. Ich weiß, ich bin da auch nicht immer, ich sollte vielleicht manchmal auch ein bisschen mehr im Vorfeld veröffentlichen, was wir planen, aber naja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer, ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert unter Creative Commons 3.0, was bedeutet, dass ihr den Inhalt für nicht kommerzielle Zwecke verwenden könnt, ihr dürft nichts ändern und ihr müsst uns als Quelle angeben, wann immer ihr etwas davon verwendet. Weitere Details unter creativecommons.org. Omega Tau findet sich im Web unter omegataupodcast.net. Außerdem findet ihr uns auf Facebook, auf Google+, sowie auf Twitter unter dem Handle Omega Tau Podcast. Wir freuen uns über Feedback, entweder als Kommentar auf der Webseite, auf einer der sozialen Netzwerkplattformen oder via feedback@omegataupodcast.net. Danke fürs Runterladen und Anhören dieser Episode.